Ja. Dann bedanke ich mich als erstes beim AStA der FU für die Einladung. Ich bin der angekündigte Referent. Thema heute ist der G8-Gipfel und seine Kritiker. Das Thema, was ich behandeln will, wie auch schon die Ankündigung sagt, ist ein doppeltes. Also ich will zum einen sagen, was passiert auf dem Gipfel? Was ist da los, wenn sich die 8 mächtigsten der Welt treffen? Worum geht es? Was ist das, was Sie da besprechen? Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist das, es gibt Kritik daran, zu Recht. Was haben die Kritiker an dem Gipfel auszusetzen? Wie sehen Sie die Sache? Was sind die Argumente, mit denen Sie gegen den Gipfel protestieren? Ich will das Gewicht ungefähr hälftig verteilen, also die beiden Themen soll zur Sprache kommen. Vorweg nur eine Bemerkung. Eins ist natürlich klar, das kann nicht verkehrt sein, zu protestieren, wenn sich die 8 mächtigsten Männer der Welt, eine Frau dabei, treffen und voreinander und vor dem Rest der Welt ihre Macht repräsentieren. Allerdings taugt ein Protest auch nur so viel oder so viel wie die Einsicht in die Natur des Events. Man muss schon wissen, um was es dabei geht, was da verhandelt wird, was die Natur dieses Treffens ist. Und daran, so viel als Auskunft vorweg, ich will es nachher genauer begründen, meine ich, da fehlt es durchaus bei der Protestbewegung. Wie gesagt, das will ich im zweiten Teil des Vortrags dann ausführlicher behandeln. Noch eines vorweg, also wenn es Einwände, Bedarf an Kritik, an Diskussion, an Aussprache gibt, kann man mich entweder gleich unterbrechen, geht auch, oder wir machen dann im Nachgang eine ausführliche Diskussion. So lang wird es nicht sein, ist also genügend Zeit dann auch für Diskussion. Zunächst die Sache selbst. Also erster Teil, Klarstellung meinerseits, was der G8-Gipfel ist. Die Gipfel finden jährlich statt, seit 1975, angefangen damals als Wirtschaftsgipfel, zunächst 6 Staaten, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, die USA, dann 7, Kanada dazu, in den 90er Jahren kommt noch Russland dazu als G8, quasi die Belohnung dafür, dass die frühere Sowjetunion als realsozialistischer Staat den Systemwechsel gemacht hat und ins kapitalistische Lager übergewechselt ist. Seitdem treffen sich die G8, anfangs hauptsächlich wirtschaftspolitische Fragen, zunehmend dann auch politische Themen, Fragen der Weltordnung. Dieses Jahr ist es so, sie treffen sich in Heiligendamm, Deutschland für den Vorsitz, das Land, das den Vorsitz führt, in dem Land findet auch die Tagung statt. Dass es in Heiligendamm ist, ob das daran liegt, dass die Kanzlerin den anderen die Ostsee zeigen will, dass sie ihre Heimat zeigen will oder meint, dass im Osten mal besondere Erfahrung mit Mauerbau hat, das ist dahingestellt, das braucht uns auch nicht interessieren. Gut, was ist zu dem Gipfel zu sagen? Ich will zum einen auf den diplomatischen Charakter dieser Veranstaltung hinweisen. Das ist das weniger Spannendere als die Themen, die behandelt sind, aber nichtsdestotrotz will ich dazu ein paar Bemerkungen machen. Was meine ich mit Diplomatie? Einerseits ist es ja so, diese mächtigen Staaten führen dauernd diplomatische Verhandlungen und Gespräche das ganze Jahr über. In anderen Gremien wie der UNO, in den bilateralen, multilateralen Gesprächen und so weiter. Dieser Gipfel ist quasi so ein Sonntag der Diplomatie, ein Großereignis mittlerweile. Einmal im Jahr treffen sich die 8 mächtigsten Führerinnen der Welt zu diesem Gipfel. Das hat schon seine eigene Bewandtnis damit. Ich habe am Anfang mal ganz kurz die Formulierung verwendet, sie repräsentieren gegenüber einander und gegenüber dem Rest der Welt ihre Macht. Was ist da der Inhalt davon? Nach der einen Seite ist es so, diese 8 mächtigsten Staaten haben durchaus und sehr viele Interessen aneinander und gegeneinander, Anträge, Wünsche. Wie gesagt, die tragen sie auch sonst in Telefongesprächen einander vor, aber auf dem Gipfel werden die auch zum Thema. Also Ansprüche wie, ihr müsst mehr für euer Wachstum tun. Ansprüche wie, da gibt es Handelsstreitigkeiten zwischen uns. Ihr habt euren Luftraum für unsere Flieger zu öffnen und reziprok irgendwelche Investitionen zuzulassen. Auch Anträge wie, ihr sollt mehr an unserer Seite, jetzt aus amerikanischer Sicht, im Irak uns beistehen. In Afghanistan braucht es mehr Truppen und ähnliche Geschichten. Und diese Anträge, die sie dagegen sich wechselseitig stellen, sind alles Anträge, die darauf gehen, die andere Macht für die eigenen Ansprüche zu instrumentalisieren, sie zu benutzen, sie für sich einzuspannen. Der kleine Haken dabei ist der, das sind eigenständige Mächte und so leicht lassen die sich nicht einspannen. Also das Diplomatische dabei, auf das will ich hinweisen, ist, es ist einerseits geht es da um Interessen, die gegeneinander stehen, Anträge, die man hat, Wünsche und so weiter. Auf so einem Event werden die aber vorgetragen, nicht als, das ist mein Interesse und du stehst mir dagegen und bequem dich mal meinem Interesse gefälligst an, sondern diplomatisch ist es dann, wenn man sagt, mein Antrag ist doch unser gemeinsames Problem. Das ist ja ein Problem, das uns alle angeht und ich habe übrigens eine Lösung dafür, nämlich die Lösung, die natürlich meinem Interesse entspricht. Also das heißt, da findet ein Hin und Her statt, das darin besteht, dass man versucht, den anderen über gemeinsame Problemdefinitionen auf den eigenen Standpunkt zu verpflichten. Höflich ist es, weil es diplomatisch ist. Diplomatisch ist, weil es höflich ist. Und es ist natürlich nicht so, vielleicht das auch noch als kurze Bemerkung, dass sich da welche über den Tisch ziehen lassen. Die wissen schon, es geht um Interessen bei dem Thema, die 8 mächtigsten. Das wissen sie schon. Und wer dann sich durchsetzt oder nicht durchsetzt, ist letztendlich natürlich immer eine Frage der Macht, die er mit seiner Nation, die er repräsentiert, ins Feld zu führen vermag. Nichtsdestotrotz bleibt am Ende stehen, wir behandeln Probleme und man versucht unter dem Titel Probleme lösen und wir haben eine Lösung vorzuschlagen, den anderen auf die eigene Sicht der Dinge und auf das eigene Interesse zu verpflichten und dafür zu instrumentalisieren. Gut, das war jetzt erstmal eine Bemerkung zu dem Formellen von so einem Gipfel, von dem Diplomatischen hin und her. Das Entscheidendere sind, und da bin ich beim zweiten Punkt, den ich jetzt ein bisschen ausführlicher behandeln will, bin ich bei dem Punkt, was wird eigentlich auf dem Gipfel verhandelt? Bevor ich zu den Themen selbst komme, die auch auf der Website der Bundesregierung zu stehen, die in der Presse ausführlich behandelt werden, obwohl die Presse dann wiederum und die Öffentlichkeit ganz andere Sachen für interessant befindet, nämlich ob die Demonstrationen dann friedlich sind und wie es um den Zaun steht und wie unser Bild im Ausland ist und so weiter. Die Themen will ich gleich behandeln. Will vorher noch sagen, wie die Themen vorgestellt werden, weil das auch noch bezeichnend ist. Ich habe mir noch mal in der Vorbereitung des Podcasts von der Merkel zu dem Gipfel angeschaut. Das ist die Regierungserklärung zu dem Gipfel in Heiligendamm. Und da sagt sie Folgendes. So stellt sie den ganzen Gipfel vor. Und da will ich noch mal auf die ideologische Abteilung aufmerksam machen. Jetzt mal ein Zitat daraus, aus der Regierungserklärung. Sie sagt, womit wir es zu tun haben, ist die Globalisierung. Und der Gipfel befasst sich immer mit Problemen der Globalisierung. Kann die Globalisierung überhaupt noch politisch gestaltet werden? Ich bin der Überzeugung, dass die Politik durch die Globalisierung weder entbehrlich noch machtlos wird. Wir können und müssen die Globalisierung nicht nur im jeweils eigenen Land, sondern auch auf internationaler Ebene politisch gestalten. Es geht darum, bei Fragen, die die ganze Welt betreffen, gemeinsam zu Fortschritten zu kommen und die Verantwortung der führenden Industrieländer hierbei deutlich zu machen. Gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs der G8-Länder und der wichtigsten Schwellenländer wollen wir der Globalisierung ein menschliches Gesicht geben. Dazu wollen wir die richtigen Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und Beschäftigung setzen und wir wollen Lösungen für die großen gemeinsamen Herausforderungen der Menschheit wie den Klimaschutz und die Zukunft Afrikas finden. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, wie sie, sagen wir mal, die Problemlage beim Gipfel darstellt. Das ist nämlich eine verlogene Schilderung, die da passiert. Die Schilderung ist die, es gibt die Globalisierung, wir werden immer abhängiger voneinander, wir werden immer mehr im Welthandel aufeinander bezogen, der Weltmarkt und so. Das ist die Lage und die müssen wir gestalten und dafür Lösungen finden. Das Verlogene dabei ist, dass nach der einen Seite diese mächtigsten Staatenführer, eine davon die Kanzlerin Merkel, sagt, sie sind ohnmächtig in der Art und Weise, sie sind konfrontiert mit einer Lage, die nennt sie Globalisierung. Das ist das, da kann man an alles Mögliche denken, von dem Welthandel, von dem Weltmarkt, von den Zuständen auf dem Globus und so weiter, Klima. Das ist die Lage, da sind sie ohnmächtig, damit sind sie konfrontiert. An der Herstellung sind sie nicht beteiligt, an der Lösung sehr wohl. Für die haben sie die Macht. Also ich will erstmal auf diese Art und Weise der Darstellung hinweisen, die sagt, und das ist wichtig dann auch für die ganze zweiten Abteilung, den ich nachher behandeln will, die Protestbewegung, soll man dann mal im Hinterkopf behalten. Also hier ist richtig, die Weltlage als, das ist der Sachverhalt und die Politik hat die Aufgabe, das zu gestalten. Dass die Politik diese Lage herstellt, dass ohne die Aktionen dieser G8-Führer und der Staaten, die sie repräsentieren, überhaupt das, was sie Globalisierung nennt, nämlich die Internationalisierung des Geschäftslebens, das weltweite Geschäfte machen und die entsprechende Ordnungsmacht, die es herstellt, absichert, ausweitet, dass ohne den Einsatz dieser Macht diese Verhältnisse ja überhaupt nicht zustande kämen. Das ist ein wichtiger Punkt, soll man mal im Hinterkopf behalten. Ist die Art und Weise, wie sie ihre Verantwortung und ihre Aufgabe betonen, nämlich Probleme, mit denen die Staaten konfrontiert werden, hätten sie zu lösen. Das als Vorbemerkung. Jetzt will ich die Themen einfach mal behandeln. Auch da vielleicht in Kontrast zu dem, wie es so oft in der Presse behandelt wird. Nämlich gesagt, naja, diese Themen sind wichtige Themen, aber alles heiße Luft. Alles letztendlich kommt doch gar nichts Richtiges dabei raus. Naja, was dabei rauskommt, das will ich jetzt schon zeigen. Wichtig ist erstmal, gucken wir uns mal an, was Sie da auf dem Gipfel behandeln. Auch das hat sie in der Regierungserklärung ausgeführt, weiß man vielleicht auch. Also die Hauptthemen sind ganz an vorderster Front aus deutscher Sicht die Klimapolitik. Hedgefonds ist ein Thema. Afrika mit den Abteilungen Schulden und Armut und Hunger in Afrika. noch andere Themen wie das Wachstum der Weltwirtschaft, geistiges Eigentum, Investitionsfreiheit, soziale Standards, genau. Das sind die Themen, die da zur Sprache kommen sollen. Neben dem, dass natürlich weltpolitische Fragen behandelt werden, jetzt war ja auch das Treffen schon heute und gestern der Außenminister in Potsdam, wo alle Konfliktfelder, alle Brennpunkte behandelt werden, politischer Art. Gut, ich will jetzt einfach drei Themen mal durchgehen. Klima-Hedgefonds Afrika. Fangen wir mal mit dem Lieblingsthema der Kanzlerin an, nämlich dem oder dem Hauptthema. Wie gesagt, die Präsidentschaft legt die Themen fest und Klimapolitik steht ganz hoch auf der Agenda. Auch da wieder gucken wir uns erstmal an, was ist denn der Sachverhalt, der da zur Debatte steht. Also wenn Klimathema wird, was wird da Thema? Die Kanzlerin sagt, das Klima ist ein Problem und wir müssen über die Lösung uns unterhalten, die angehen. De facto ist das Thema Klima, bezeichnet ja einen Sachverhalt, dahin haben es an vorderster Front die 8 mächtigsten Staaten, die 7 großen kapitalistischen Nationen, es in 150 Jahren Kapitalismus gebracht. Nämlich, dass sie nicht nur die natürlichen Grundlagen, Reichtumsquellen in ihren Ländern, nämlich die Bevölkerung einerseits und die Natur andererseits, untergraben mit der Produktionsweise, über die sie verfügen. Nicht nur zu Hause lauter Umweltschäden produzieren zum Beispiel. Von saurem Regen bis verseuchtes Wasser bis sonst was. Sondern, dass sie es global dazu gebracht haben, mittlerweile das Klima ziemlich durcheinander zu bringen. Das ist erstmal der Sachverhalt. Das ist eine Erfolgsbilanz, kann man sagen, von 150 Jahren Kapitalismus. Dass darüber tatsächlich global die natürlichen Lebensgrundlagen ziemlich durcheinander gebracht werden. Das ist der Sachverhalt. So, wie wird er auf dem Gipfel behandelt? Die Kanzlerin tritt an und sagt, Klima ist ein Problem. Klima kennt keine Grenzen, CO2-Ausstoß auch nicht. Und wir müssen zu Begrenzungen kommen dabei. Sie verweist auf die Schäden, auf die Berichte der UN und ähnliche, die mittlerweile ja auch nachgewiesen haben, der Klimawandel ist nicht nur schlecht vielleicht für Seychellenbewohner oder Maledivenbewohner und bestimmte Tiere, sondern er ist auch schlecht für die Volkswirtschaft. Gab den Stern-Bericht, der hat nachgewiesen, 800 Milliarden Kosten Dollar würde dieser Klimawandel mit sich bringen in den so und so vielen Jahren, ist halt eine der Schätzungen, hat den Politikern eingeleuchtet in der Art und Weise, ja, das bringt viel an Wirtschaftskosten mit sich. Also irgendwie sollte man es angehen. Auf der anderen Seite stehen, das hat man ja jetzt auch mitgekriegt, die USA, die sagen, Beschränkungen, wie sie die Europäer fordern, Beschränkungen der Art, dass der Klimawandel, die Erwärmung der Erde, die Aufheizung um auf 2 Grad zu beschränken wäre und die Emissionen bis 2050 um die Hälfte zu reduzieren wären. Auf sowas lassen sich sie auf keinen Fall ein. Das sind Festlegungen, sind rote Linien, die auf keinen Fall überschritten werden dürfen. Und andere Mächte, die übrigens da auch assoziiert jetzt oder eingeladen sind, nämlich die 5 Schwellenländer, voran China, Indien und so weiter, stellen sich auf den Standpunkt, wir sind Entwicklungsländer oder jetzt erst aufsteigende Mächte, Wirtschaftsmächte. Wir können doch nicht verantwortlich gemacht werden für die Schäden, die die anderen vorher gemacht haben. Also wenn, ist es die Sache der 7 Staaten, zu Reduktionen zu kommen, aber nicht unsere. Das ist das Gerangel, das ist erstmal so, findet die Auseinandersetzung dann auf dem Gipfel statt. Dabei will ich auf Folgendes hinweisen. Es erscheint so, als wäre Merkel Klimaschützerin gut, Bush schlecht, will nichts fürs Klima tun. Die deutsche Position, die sich erstmal sehr idealistisch vorträgt, hat natürlich einen harten Kern. Die ist so idealistisch nicht, überhaupt nicht idealistisch, muss man sagen. Inwiefern? Naja, die Europäer, Deutschland voran, haben schon seit geraumer Zeit einen Wechsel ihrer Energiepolitik gemacht. Und zwar aus ganz anderen Gesichtspunkten als denen, die Erde erwärmt sich. Energie hat nämlich die Seite, sie ist relativ teuer. Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist eine in Zukunft zunehmend teure, unsichere Sache. Und die Abkehr davon, zunehmend auf erneuerbare Energiequellen zu setzen, ist eine Art und Weise, wie man Energiepolitik betreibt, nämlich deutsche und europäische Energiepolitik, die darauf setzt und darauf rechnet, auch in Zukunft verlässlich, kostengünstig Energie zu haben und über die zu verfügen. Und jetzt gibt es natürlich einen Haken dabei. Nach wie vor ist erneuerbare Energie teurer als andere. Und von daher gibt es auch das Interesse daran, und da merkt man, wie Klimaschutz und Energiepolitik zusammenfallen, gibt es das Interesse daran, die anderen Nationen in der Welt auf den Standpunkt zu verpflichten, dass auch sie umsteuern sollen in der Energiepolitik. Also das hat immer, vielleicht das nochmal als kleiner Hinweis zu diesem Thema, nochmal so rumgesagt. Einerseits ist selbst bei einem Bush mittlerweile angekommen, die Aufheizung des Globus ist keine Naturerscheinung, sondern ist ein Resultat, Sie sagen immer menschengemacht, ich sage dazu, ja, dieser Produktionsweise, des Kapitalismus, der weltweit auf dem Globus herrscht. Das ist der Sachverhalt. Das bringt einiges durcheinander. Das ruiniert die natürlichen Lebensgrundlagen. Also gibt es auch einerseits das Interesse, das muss man kontrollieren, irgendwie in den Griff kriegen. Vor allem, wenn man dann überzeugend nachgewiesen kriegt, dass die Kosten, die diese Geschichte, also die Klimaerwärmung bedeutet, Kosten für die Volkswirtschaften in Zukunft sein werden. Andererseits, und das ist jetzt der andere Punkt, Klimaschutz stünde an, aber ihn jetzt zu machen, eine Nation, Deutschland macht ihn, eine Nation, sagen wir mal Großbritannien macht ihn, ist erstmal eine Sache, die Energie teurer macht und deswegen die Konkurrenzfähigkeit dieses Standorts gegenüber anderen Standorten beschädigt, das ihn ins Hintertreffen geraten lässt. Das ist ja gerade die Position, die China zum Beispiel jetzt deutlich macht oder auch die USA, die sagen, Moment mal, wir sind eine aufstrebende Wirtschaftsmacht, wir haben noch viel vor, wir brauchen viel Energie, da können wir doch jetzt nicht umsteuern. Das würde ja unseren Aufschwung, unseren Wirtschaftsausstieg bremsen. Also man hat die Seite, ja, einerseits Klimaschutz täte Not, um nämlich die natürlichen Lebensgrundlagen als Basis des Wirtschaftswachstums auf Dauer zu sichern. Aber angesichts dessen, dass, wenn ich selbst anfange damit, die anderen einen Vorteil und ich als Standort einen Nachteil habe, schließt sich das erstmal aus. Es sei denn, und das ist die deutsche Position oder die europäische, wenn es einem gelingt, die anderen auf den Standpunkt Klimaschutz CO2-Emissionen zu reduzieren, dann hätte ich den Vorteil, dass ich sogar die Technologie, über die ja eingestandenermaßen Deutschland führend ist, auch gleich noch könnte ich an alle Welt verkaufen. Hätte also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich es gibt die Reduktionen und zweitens ein Riesenexportmarkt ist eröffnet. So, das ist, habe ich jetzt nur mal erwähnt, um deutlich zu machen, Klimaschutz trägt sich sehr idealistisch vor, ist die simple Berechnung, löst sich auf in Energiepolitik, in Überlegungen der zukünftigen globalen Energiepolitik und in das Interesse, die anderen auf die eigene Position zu verpflichten. Das beißt bei anderen Mächten auf Granit, an vorderster Front die USA, die den Standpunkt einnehmen, in ihrer Energiepolitik lassen sie sich von anderen keinerlei Vorschriften machen. Das ist der Streit, der jetzt auf dem Gipfel stattfindet und wie es aussieht, wird es eben bei dem Klima zu keiner Festlegung von irgendwelchen Werten oder sagen wir mal Erklärung, man wolle bestimmte Grenzwerte in Zukunft erreichen, kommen. Gut, das war das eine Thema. Also das ist die Sache, auf was ich wollte eben bei dem Thema auf zwei Sachen hinweisen. Das eine ist, das Klima ist ein Resultat Ihres Wirkens, die Aufheizung des Globus. Zweitens, wie Sie damit umgehen, hat alles andere, ist was ganz anderes als, jetzt reduzieren wir halt die Emissionen und schützen das Klima. Sondern das sind lauter Berechnungen von imperialistischen Mächten mit ihrer Energiepolitik. Und in dem Fall sieht es so aus, dass eine Einigung in dem, wie man Energiepolitik betreiben will, eine Festlegung nicht zustande kommt. Gut, das war das erste Thema. Wenn es gewünscht ist, kann man das dann in der Diskussion auch jeweils vertiefen. Aber es soll ja kein Teach-in sein oder kein Vortrag sein über Klimapolitik, sondern den G8-Gipfel. Zweites Thema. Hedgefonds. Trägt sich vor, als, die reden ja etwas gelehrter daher, systemische Maßnahmen zur Kontrolle der systemischen Transparenz der Finanzmärkte. Im Wesentlichen geht es dabei um das, was man hier als Heuschrecken kennt, also um Hedgefonds, Private Equity Fonds, wie sie auf Englisch heißen, also um die Beteiligungsgesellschaften, die über Milliardensummen verfügen und die in aller Welt investieren, vornehmlich in Unternehmen, Aufkauf, Verkauf, zerschlagen vorher und so weiter. Also was ist der Sachverhalt wieder, um den es geht? Auch da nicht, naja, ist die Globalisierung und die müssen wir jetzt irgendwie in den Griff kriegen. Sondern womit man es zu tun hat, ist ein Resultat der Liberalisierung der Weltmärkte, nämlich der Gestalt, dass Finanzkapital, Geldkapital frei in allen Ländern auf dem Globus sich anlegen kann. Dass der Reichtum, über den diese G8 vor allem verfügen, in dem Falle besonders eben die USA und Großbritannien, das sind die Heimatländer, New York und London sind die Standorte von diesen Hedgefonds, dass riesige Summen die Geldmacherei auf dem Globus produziert hat, die nach Anlage suchen und die jetzt eine neue Form gefunden haben, wie man Rendite macht, wie man also, und das ist ja das Versprechen, dass diese Hedgefonds bislang meistens mit Erfolg für ihre Geldbesitzer umsetzen, nämlich im Vergleich zu anderen Geldanlagen viel höhere Renditen, Rückflüsse zustande zu bringen. Und zwar einfach dadurch, dass sie sich in allen möglichen Unternehmen einkaufen, mittlerweile ja sogar schon große Champions ins Visier nehmen, die zerschlagen, zerlegen und so weiter. Die einzelnen Techniken brauchen uns hier nicht zu interessieren und über diesen Einkauf und Verkauf riesige Summen wiederum realisieren. Dabei bleiben auch natürlich einige Unternehmen und damit auch Arbeitsplätze auf der Strecke. Aber auch da will ich darauf hinweisen, das kommt dann noch, die Sorgen, die sich die Regierenden machen und auch da wieder Merkel, die dieses Thema, auch wieder die Deutschen auf die Tagesordnung gesetzt haben, sind alles andere als Sorgen um die Arbeitsplätze oder das Einkommen derjenigen, die halt in solchen Unternehmen leben, damit ihr arbeiten und ihr Lebensunterhalt verdienen und die dann vielleicht auf die Straße geworfen werden. Gut, was ist der Standpunkt der Deutschen dazu bei den Hedgefonds? Der Standpunkt der deutschen Regierung ist ein ambivalenter, ein zweiseitiger. Nach der einen Seite ist es so, dass Kapital sich in aller Welt anlegt, dass auch internationale Gesellschaften in Deutschland investieren, ist ihnen recht. Das war ja geradezu noch bei der alten rot-grünen Regierung ein Ärgernis, hier gäbe es zu viele Schranken für Kapitalanlagen. Deutschland wäre nicht attraktiv genug für Kapital in aller Welt, dass es nach Deutschland käme. Im Standortwettbewerb würde Deutschland verlieren. Also nach der einen Seite ist es ja geradezu ein Erfolg der damaligen Regierung, dass offensichtlich Deutschland als Investitionsstandort und deutsche Unternehmen so attraktiv sind, dass sie Objekte von diesen internationalen Hedgefonds und Beteiligungsgesellschaften werden. Das ist die eine Seite. Nach der anderen Seite, und das war die Debatte, die Müntefering damals losgetreten hat, gibt es einen Zweifel darin, der Politik vor allem, ob diese internationalen Fondsgesellschaften dem deutschen Standort und Wachstum nützen oder eher schaden. Das Bild von den Heuschrecken legt ja nahe, die kommen, machen ihren Profit und lassen dann abgegraste Landschaften zurück. Also es ist der Zweifel darüber, nützen eigentlich diese Fonds dem deutschen Wachstum und dem deutschen Standort, sind sie ein Beitrag zur Geschäftemacherei hierzulande oder ein Abzug. Von daher gibt es das Bedürfnis, diese Hedgefonds mehr unter Kontrolle zu nehmen. Dieser Standpunkt trifft jetzt wiederum auf dem Gipfel, ist eines der Themen, auf den entgegengesetzten Standpunkt, nämlich auf den Standpunkt der vor allem Briten und Amerikaner, die ganz offensiv vertreten, diese Hedgefonds, wenn man denen Fesseln anlegt, wenn man sie zur Öffentlichkeit verpflichtet, zur Offenlegung ihrer Strategien zum Beispiel, dann sind diese notorisch öffentlichkeitsscheuen Gesellen am Ende gleich bereit und verlegen ihre Hauptsitze von New York oder sonst was auf die Bahamas. Also die haben den Standpunkt einfach, das sind Beiträge, diese Hedgefonds, die ihren Standort, ihre Sitze in New York und London haben, sind doch ein Beitrag zu unserem Wachstum. Die sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Kreditmacht und deswegen kommt so etwas wie Vorschriften für Transparenz nicht in die Tüte. Dass irgendwie diese Riesenfonds ein Risiko sein könnten, darin mögen sich Merkel, Blair und Bush noch verständigen können. Indem, dass dann irgendwelche Regeln festgelegt werden sollen, können sie sich nicht einigen. Und auch da ist es so und wird es so sein, da stehen die Positionen gegeneinander auf dem Gipfel und es ist schon deutlich gemacht worden von Briten und Amerikanern, da wird es keine Festlegungen oder Beschränkungen oder Vorschriften geben. Dritter Punkt, drittes Thema sind Schulden und Hunger in Afrika. Das betrifft jetzt erstmal ein Thema, das nicht die G8 untereinander haben. Also die beiden anderen Geschichten waren ja wesentlich welche. Da geht es darum, Energiepolitik, wie betreiben wir die untereinander? Können wir den anderen auf uns festlegen? Hedgefonds genauso. Bei Afrika geht es um einen Kontinent. Da geht es darum, dass diese G8, also eigentlich muss man in dem Fall sagen die G7, weil an der Benutzung und Beherrschung von Afrika die Russen weniger beteiligt sind. Da geht es darum, diese 7 Mächte äußern sich, behandeln diesen Kontinent. Auch da wieder, bevor ich sage, wie geht das, womit haben sie es da zu tun? Was in Afrika vorliegt, sind die Resultate, die ruinösen Wirkungen, die die Konkurrenz dieser 7 mächtigsten Staaten um die Benutzung, die Ausnutzung eines ganzen Kontinents hervorgebracht haben, hervorgerufen haben. Auch da wieder, sind Resultate des erfolgreichen Zugriffs auf einen Kontinent, des ihn benutzen, ihn zurechtmachen für die eigenen Interessen, für die Reichtumsproduktion. Und wenn man den Kontinent jetzt besichtigt und auch die Mächtigen ihn besichtigen, stellen sie fest, da liegt ein vollkommen ruinierter Kontinent vor. Das will ich in 2 Abteilungen machen. Also auch da wieder das Problem Afrika. Ja, das, was man da vor sich hat, sind einfach Resultate von 50 Jahren erfolgreich betriebener Benutzung eines ganzen Kontinents, Rohstoffe, Menschen, die dort sind. Es gibt 2 Abteilungen. Sie widmen sich einerseits dem Kontinent unter dem Thema Schulden und zweitens unter dem Thema Armut, AIDS auch und sowas. Erste Abteilung, Schulden. Was stört Sie eigentlich dabei? Also man denkt sich jetzt, Schulden, naja, Schulden ist immer schlecht, wenn man sie hat. Schulden sind verantwortlich auch dafür, dass es viel Hunger und Ähnliches gibt. So trägt es sich ja auch vor. Und wir müssen uns den Schulden beziehungsweise widmen, einen Schuldenerlass machen, damit irgendwie die Armut etwas beseitigt wird in Afrika. Da muss man erst mal sagen, damit hat das wiederum nichts zu tun, wenn sich diese G7 der Schuldenproblematik in Afrika zuwenden. Wenn sie sich den Schulden zuwenden und so eine Schuldeninitiative machen für die HIPC-Staaten, also die Highly Indebted Poor Countries, PCA-Staaten, und das haben Sie ja schon vor 2 Jahren bei dem Gipfel in Glen Eagles vereinbart. Dann geht es dabei um ein Problem, das diese Staaten mit den Schulden haben in Bezug auf das Finanzsystem, über das sie verfügen. Also das muss man erstmal trennen von, da geht es um Hunger oder sowas, sondern da geht es erstmal darum, ganz schlicht, die afrikanischen Staaten, diese highly indebted poor countries, die sind einfach bankrott. Die sind nicht mehr in der Lage, die Schulden, die sie bei den Gläubigernationen, den großen 7 eben haben, zu bedienen, zu bezahlen. Insofern hat sich über Jahrzehnte ein Zustand verschärft, der darin besteht, dass diese G7 in ihren Büchern, wo sie über ihre Schulden Buch führen, lauter Guthaben verzeichnen, nämlich lauter Schulden von diesen Staaten, von denen klar ist, die sind uneinbringlich. Die sind eigentlich abzuschreiben. Das sind in Ernstem keine Guthaben mehr. Also stellt sich für Sie die Frage, wenn ich lauter Guthaben da aufgeschrieben habe, die gar keine sind, kratzt das nicht auch irgendwie an meiner Kreditwürdigkeit? Sind das nicht Posten, die ich eigentlich abzuschreiben hätte, die ich zu streichen hätte? Und immer neue Kredite zu geben, damit die alten bedient werden können, ist ja auch auf Dauer keine Lösung. Also das ist erstmal das Problem, was diese Staaten mit den highly indebted poor countries haben. Wenn sie jetzt einen Schuldenerlass beschließen, dann hat das zwei Seiten. Nach der einen ist es einfach der Beschluss, ja, wir machen mal einen Schlussstrich dazu, darunter. Wir streichen einfach diese uneinbringlichen Schulden, aber nicht in dem Sinne. Dann sind die aus ihrer Schuldknechtschaft entlassen und können jetzt mal wieder frei loswirtschaften, diese afrikanischen Staaten. Sondern es hat ja eine ganz andere Bedeutung. Der Schuldenerlass ist richtig ein Hebel, um diese Staaten auf zukünftige, wieder nützlichere Dienste zu verpflichten. Das Wort dafür ist Good Governance. Es ist richtig, der Schuldenerlass ist ein Hebel, um dann die ganze Politik in diesen Staaten unter das Kuratel dieser Gläubigerstaaten zu stellen. Die müssen Wohlverhalten an den Tag legen. Die müssen sich dann von den G7 in ihre Bücher schauen lassen. Die müssen Auskunft darüber geben, was sie mit ihren Geldern machen. Am besten sind gleich Experten aus den G7 da, die dann sagen, wofür diese Staaten ihr Geld, ihren Staatshaushalt am besten verwenden. Nicht für irgendwelche nationalen Prestigeobjekte, auch für keine goldenen Wasserhähne, auch nicht für vielleicht von Ihnen nützlich erachtete soziale Projekte, sondern für das, was diese Geber als nützlich erachten, sodass in Zukunft Schulden, die sie haben, auch bedient werden können, dass Abtransport von Rohstoffen stattfinden kann, dass Geschäft auch in diesen Staaten geht, dass sie ihre Wasserversorgung privatisieren, sodass dann auch internationale Konzerne in Afrika Wasser verkaufen können und solche Geschichten. So geht ein Schuldenerlass dann. Und kaum beschließen sie die G7 so etwas, beziehungsweise eigentlich bevor sie es beschließen. Also darin sind sie sich noch einig. Ja, wir streichen die Schulden. Gleichzeitig gibt es immer einen Streit zwischen den G8 oder G7 in dem Fall. Da sitzt ja immer Russland am Katzentisch bei Wirtschaftsfragen. Geht der Streit los? Wer hat welche Nation hat die größeren, streicht mehr von den Schulden, welche weniger? Also da geht dann sofort das Geschacher darum los und die Berechnung, welche Nation wie viele Schulden streichen soll, kann, muss, damit nicht ich alle Kosten habe, Nachteile haben und die anderen den Vorteil davon. Das führt übrigens auch dazu, dass dann immer diese Schuldenerlasse ziemlich knausrig auf der anderen Seite ausfallen. So, das ist mal die Sache, um solches Geschacher geht es. Und das ist auch bei dem Gipfel jetzt wieder Thema. Man merkt, mit der Sorge um die hungernde Bevölkerung in Afrika hat dieser Schuldenerlass wirklich nicht das Mindeste zu tun. Genauso wenig übrigens die andere Seite, wenn es um Armutsbekämpfung in Afrika geht. Auch das vielleicht nochmal, an das nochmal erinnert. Was stört die G7, sage ich jetzt wieder, an dem Hunger, der Armut in Afrika? Da gibt es richtig eine neue Kategorie von Staaten, die heißen Failed States oder Failing States. Und damit ist der Sachverhalt bezeichnet, dass das Staaten sind, die noch nicht mal mehr das Mindestmaß an politischer Stabilität und ökonomischer Benutzbarkeit bieten. Dass da das, was früher einmal ging, Abtransport von Rohstoffen, heute zum Beispiel nur noch dadurch geht, dass man mit einer Privatarmee und privaten Sicherheitsdiensten vor Ort ist, weil sonst gar nichts mehr geht. Dass das ein Kontinent ist, in dem ganze Staatlichkeit zusammenbricht und das dann auch immer Unruhe in der Art und Weise schafft, dass die Nachbarstaaten sich zu Eingriffen herausgefordert fühlen und alles Mögliche an politischen Berechnungen, die man dort hat, durcheinandergebracht wird. Das ist das Problem, das die G7 mit Armut und Hunger dort haben, nämlich dass der Stabilität bzw. der nicht mehr vorhandenen Stabilität von Staaten dort, dass es überhaupt keine berechenbare politische Gewalt mehr gibt, sodass das Wenige, was es an Geschäft dort mit bestimmten Staaten gibt, schon nicht mehr zustande kommt. Und nicht zuletzt natürlich auch der Sachverhalt, dass wenn man einen ganzen Kontinent ruiniert und die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen zerstört, diese Menschen Eigeninitiativ werden, übrigens Initiative, die die westliche Welt immer anfordert und die G7, nämlich Initiativ werden und sich auf den Weg hierher machen. Und das können sie ja überhaupt nicht leiden, die G7, dass dann Flüchtlinge in ihre Staaten drängen. Also muss man wieder Mauern bauen und Ähnliches. Also das sind die Gesichtspunkte und Probleme, die sie mit Afrika, dem Hunger dort haben. Und auch da wieder bei Hunger und Armut und den entsprechenden Programmen. AIDS gehört da auch dazu. Ganze Bevölkerungen sind verseucht von AIDS. Die arbeitsfähige männliche Bevölkerung ist eben nicht arbeitsfähig. Das also braucht es dafür Programme. Aber eben in der Berechnung, dass man überhaupt ein Mindestmaß an Brauchbarkeit dort erhält. Das sind so die Berechnungen. Und gleichzeitig geht dann auch da wieder unter den mächtigen Staaten das Geschacher und der Streit darum los, wer die Kosten trägt für die Armutsprogramme und die Fonds zur AIDS-Bekämpfung, weil der Nutzen, den man davon hat, ja gar nicht eindeutig absehbar ist. Also geht das Geschacher darum los, möglichst sollen die anderen viel zahlen und man selbst wenig. Darüber kommt dann halt das zustande, was zustande kommt. Und wenn man dann die Erklärungen von Glenn Eagles vor 2 Jahren mit dem vergleicht, das ist ja ein leichtes, danach zu rechnen, was läuft eigentlich an Geldern nach Afrika oder ist dabei rübergekommen, dann kann man noch ganz leicht feststellen, auch ein Musiker wie Bono oder sonst was, der das dann immer vorrechnet, naja, da kommt viel weniger, geht nach Afrika, als vorher angekündigt war. Gut, das waren jetzt einfach von meiner Seite 3 Beispiele. Also 3 der Themen mal exemplarisch durchgegangen, um deutlich zu machen, was wird da und wie wird es auf dem Gipfel verhandelt? Was kommt da alles zur Sprache? Und deutlich werden sollte von meiner Seite, ja, das, was da als Probleme verhandelt wird, denen sich die G8 gegenübersehen, also so stellen sie es dar, sind die Probleme, die Sie mit Ihrer Weltordnung haben, die Sie geschaffen haben und wie Sie sie angehen, habe ich jetzt beschrieben und dargestellt, damit auch kritisiert. Also mal vielleicht ein Zwischenfazit an der Stelle. Man sieht, wie verkehrt es ist, wenn man diesen Gipfel, wie es in der Öffentlichkeit dann so oft getan wird, als, naja, da wird viel heiße Luft verbraten. Das ist ein Gipfel der Selbstdarstellung der G8. Ja, selbstdarstellen tun sie sich auch schon noch, aber das hat Substanz, die habe ich eben beschrieben. Da werden Millionen vergeudet für, am Ende kommt doch gar nichts raus. Das ist vollkommen verfehlt, die Sache so zu besprechen. Das sollte durch meine Behandlung der Themen deutlich werden. Denn was dabei rauskommt, bei so einem Gipfel? Hat es in sich, selbst wenn keine konkreten Absprachen rauskommen? Das ist noch die andere Seite, die ich betonen will. Nach der einen Seite werden, vielleicht noch mal ein anderer Punkt da, ist es auch schon eine Leistung, wenn die Interessen in Probleme, denen wir uns gegenüber sehen, umformuliert werden. Vielleicht das noch mal ein Aspekt. Das hat nämlich auch die Seite, die G8 untereinander kommen sich in vielen Fragen in die Quere. Beim Klima habe ich es deutlich gemacht, bei den Hedgefonds, bei der Energie könnte man es genauso machen. Also zum Beispiel der Streit, der bei dem letzten G8-Gipfel in Petersburg schon angestanden hat und der sich jetzt eigentlich seit einem Jahr hinzieht, nämlich der Streit darum, Russland als dieses G8-Mitglied will sich als neue Macht gründen, vor allem auf den Energiereichtum, über den Russland verfügt. Und sich darauf gründen heißt natürlich auch, man hat Erpressungsmacht gegenüber anderen Mächten in der Hand. Das ist das, was die Europäer als zunehmende Abhängigkeit von Russland beklagen. Nämlich, dass die Reichtumsquellen, auf die Europa angewiesen ist, zum Teil energiemäßig in Russland liegen. Und Russland damit als Energiemacht auch ein Erpressungspotenzial verfügt gegenüber Europa. Umgekehrt Europa wiederum den Aufstieg Russlands, des Wiedererstarken Russlands, durchaus argwöhnisch betrachtet und insofern versucht, die Abhängigkeit zu reduzieren und an allen Ecken und Enden die Macht zu beschränken. Ich erwähne das deswegen, um deutlich zu machen. Da merkt man, wie auch zwischen den G8 immer so nahe liegt, dass die Zusammenarbeit, die sie immer betonen, zugleich in eine Konfrontation übergehen kann. Und eine Leistung von so einem Gipfel ist immer die, wenn Sie sagen, das sind gemeinsame Probleme, denen wir uns stellen, zum Beispiel die Energiesicherheit, dann bekunden Sie, dass Sie trotz aller Gegensätze, die Sie haben, trotz aller Konkurrenz, die Sie ausfechten, darauf setzen und diese Konkurrenz nicht zum Äußersten treiben wollen, nämlich dazu, dass dann vielleicht Gegensätze und auch eine Aufkündigung der Zusammenarbeit ansteht. Also so ein Gipfel hat auf alle Fälle auch die Leistung, dass die vielen Interessensgegensätze, die es zwischen den Mächten gibt, dass diese Interessengegensätze, dass die Teilnehmer bekunden, sie wollen sie nicht zum Äußersten treiben. Sie wollen zumindest zur Zeit noch zusammenarbeiten. Und das nennen sie dann auch so. Das ist internationale Zusammenarbeit. Also die Übersetzung von Konkurrenz in internationale Zusammenarbeit ist auf alle Fälle eine Leistung, eine nicht zu geringschätzende Leistung, die so ein Gipfel bringt. Und das Zweite ist die Übersetzung von der Macht, die Sie haben, in globale Verantwortung, die Sie wahrnehmen, ist auch eine nicht zu unterschätzende Leistung von so einem Gipfel. Nämlich, indem sie sich treffen als diese G8 mit dem Status von aller Welt anerkannt. Sie sind die 8 mächtigsten Staaten der Welt. Fordern sie auch von dem ganzen Rest der Staatenwelt ein, dass sie diesen Status anerkennen, dass sie die Interessen der G8 zugleich Rechte sind, Sie nennen es Verantwortung, denen von dem Rest der Staatenwelt Respekt entgegengebracht werden muss. Das ist auch eine Leistung dieses Gipfels, nämlich die Bestätigung dieses Respekts, die Inszenierung dieses Respekts. Gut, das waren mir nochmal neben den harten Themen und was Sie da an Streit- und Konkurrenzfragen Ihrer ökonomischen Benutzung und politisch-militärischen Beherrschung der Welt behandeln, welche Leistungen dieser Gipfel noch bringt. Damit wäre ich mal von meiner Seite mit diesem ersten Teil sachliche Klarstellungen zu dem, was ist der Gipfel, was wird da verhandelt, was leistet er, fertig. käme dann zum zweiten Punkt. Wie gesagt, wenn es dazu Fragen, Einwände, andere Punkte gibt, kann man sich jetzt melden oder dann am Ende. Gut, mache ich vielleicht dann, ich sehe jetzt keine Meldung, mache ich einfach den zweiten Punkt, den ich angekündigt habe. Nämlich die Protestbewegung. Gut, der G8-Gipfel ist jährliches Ritual. Genauso sind es mittlerweile die Demonstrationen. 2005 bei dem Glen-Eagles-Gipfel war es so, da gab es einen riesen Sternmarsch auf Edinburgh. Da war Armut das hauptsächliche Thema. Es gab die weltweiten Solidaritätskonzerte mit Make Poverty History. Dieses Jahr in Heiligendamm dasselbe, die größten Demonstrationen, die in Deutschland wahrscheinlich, entsprechende auch wieder Konzerte, Bono, Grönemeyer und so weiter. Und appellieren an die Verantwortung der hinter den Mauern sich versammelten G8. Gut, jetzt will ich erstmal einfach, vielleicht ist es bekannt, vielleicht auch nicht, was sagen zu dem Aufruf zu der Demonstration. Also ich will jetzt einfach begründen, was ich am Anfang gesagt habe, ich vermisse an der Demonstration oder an den Aufrufen, an den Protesten, tja, die richtige Stoßrichtung. Und ich will das jetzt einfach an den Aufrufen deutlich machen und illustrieren. Die Demonstration in Rostock ruft folgendermaßen auf. Alle 5 Sekunden stirbt in der Welt ein Kind an Hunger. Mehr als 800 Millionen Menschen sind chronisch unterernährt. Maßgeblich verantwortlich hierfür ist eine ungerechte Welthandelspolitik, wie sie im Rahmen der G8 und anderer internationaler Institutionen von den reichen Industrieländern betrieben wird. Der G8-Gipfel in Glen Eagles hat vollmundige Versprechungen gemacht. Trotz dieser Versprechungen wurde den Ländern des Südens bislang nur ein geringer Teil ihrer Schulden erlassen. Indem sie Liberalisierung und Privatisierung vorantreiben, haben die G8 Armut nicht nur im globalen Süden, sondern auch in den Industrieländern verstärkt. Die weltweite Plünderung von Rohstoffen und anderen natürlichen Ressourcen wird beschleunigt. Zugleich schotten sich die reichen Industrieländer immer stärker gegen Flüchtlinge und Migrantinnen ab. Die dennoch Eingereisten werden illegalisiert und als rechtlose Billigarbeiterinnen ausgebeutet. Die G8-Staaten sind die größten Klimazerstörer. Sie allein sind für 43% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich und stehen zudem für eine Renaissance der Atomenergie, die wir entschieden ablehnen. Die G8-Staaten sind verantwortlich für 90% der weltweiten Waffenexporte und eine neue Ära von Rohstoffkriegen. Sie sind Vorreiter einer auf Krieg gestützten Weltordnung, die in vielen Ländern zu Flucht, Vertreibung, neuem Hass und Gewalt führt. Die von der Dominanz der G8 geprägte Welt ist eine Welt der Kriege, des Hungers, der sozialen Spaltung, der Umweltzerstörung und der Mauern gegen Migrantinnen und Flüchtlinge. Dagegen wollen wir bei unserer Großdemonstration am 2. Juni in Rostock protestieren. Also der Protest beschreibt eine Liste von Übeln, von schlimmen Zuständen auf der Welt. Und da muss man auch erstmal sagen, ja, so ist es. Ja, das ist so. Diese Welt ist eine von Krieg, von Hunger, von Flüchtlingen, von Klimazerstörung. Keine Frage. Unbestritten. Ja, so ist es. Da ist schon ein kleiner Haken jetzt allerdings dabei. Diese Fakten, mal so rum überlegt, das muss man sich erst mal klar machen, bestreitet niemand. Das Problem ist dabei, mal so rum überlegt, selbst eine Merkel oder ein Bush würden das vielleicht nicht so drastisch ausmalen, aber dass es Hunger und Kriege und sonst was gibt, das sagen die auch. Deren Schlussfolgerung daraus ist ja die zu sagen, das liegt daran, dass die Welt so ein schlimmer Platz ist, liegt daran, dass Marktwirtschaft noch nicht überall auf der Welt ist, dass es immer noch korrupte Führer in Afrika gibt, dass es noch islamistische Terroristen gibt, die wir noch nicht fertig gemacht haben. Ja, dann, wenn wir das alles gemacht hätten, wäre die Welt a better place. Also, ich erwähne das deswegen, um deutlich zu machen. Es reicht nicht aus, die Übel aufzuführen, die schlimmen Zustände aufzuführen. Ernst genommen kann man eigentlich gegen die schlimmen Zustände auch nicht demonstrieren. Man kann sich aufregen über sie. Aber wenn, kann man doch eigentlich nicht nur dagegen wenden, gegen die Ursachen für diese schlimmen Zustände. Also man kann doch eigentlich nur protestieren gegen, was verursacht diese Verhältnisse. Und da kommt es dann darauf an, dass es richtig ist, was es verursacht. Also ich kann doch eigentlich nur gegen die Interessen demonstrieren, die für diese Zustände verantwortlich zeichnen. Gegen die Mächte, die die verwalten. Gegen das Gewinninteresse, das Ordnungsinteresse, das hier so machtvoll am Werk ist und die Zustände schafft. Dagegen kann ich demonstrieren. Dagegen soll man auch demonstrieren. Aber es ist zuerst mal, sage ich mal, schwach. Das ist seltsam, die ganzen Übel aufzuführen und dann zu sagen, dagegen sind wir. Weil dagegen ist eine Merkel oder ein Bush auch. Also das ist das eine, was mir auffällt. Also es kommt jetzt, es wird ja dann auch was gesagt schon noch, da komme ich dann gleich noch drauf. Aber immer die Schlechtigkeit der Welt ausmalen und sagen, da ist Hunger und da ist Armut und da ist Kriege. Anstatt, jetzt merkt man schon, das negative Urteil, das ist immer die anstatt dass es friedlich zugeht, anstatt dass die Armut beseitigt wird, anstatt und so weiter. Also das sind immer negative Urteile über die Welt. Und indem denen immer vorzuhalten, in der Welt sieht es schlimm aus, das unterstellt ja richtig, da kommt man nicht umhin, da ist immer unterstellt, eigentlich wäre es doch die Aufgabe auch der G8, wenn ich die da so anklage, eine andere Welt zu schaffen. Eigentlich wäre das das. Eigentlich käme es auf Frieden, auf sonst was an. Und die lassen es daran vermissen. Das steckt immer drin, wenn ich dauernd, was soll es denn dauernd einem Bush vorzuhalten, du schaffst Armut. Ja, natürlich schafft er Armut. Dem vorzuhalten, er schafft Armut. Das unterstellt richtig, eigentlich dürfte er es nicht. Und es ist was anderes, ob ich sage, der Bush ist der Staatsmann, der ein System vertritt, das mit seiner weltweiten Geschäftemacherei in aller Welt diese Zustände herstellt, oder ob ich immer die Zustände anprangere und damit unterstelle ich zwangsläufig und dann später ja auch explizit, darauf komme ich ja noch bei den Zitaten. Eigentlich wäre ihre Aufgabe, das Gegenteil von dem zu tun, was sie machen. Das war mal, sagen wir mal, der allgemeine Vorlauf. Ich will jetzt an zwei Themen oder sagen wir mal an zwei Stoßrichtungen der Protestbewegung, die mir besonders aufgefallen sind, nochmal deutlich machen, was ich daran zu kritisieren habe. Es gibt, wenn man die Aufrufe sich anschaut, jetzt sage ich jetzt mal erstmal allgemein für den Protest. Da gibt es bestimmt auch andere Positionen dazu. Und wenn jemand meint, ich habe die sträflich vernachlässigt, dann einfach melden und dann diskutieren wir darüber. Die zwei Stoßrichtungen sind die. Der eine Vorwurf, den die Protestbewegung den G8 macht, jetzt rede ich mal über die so als generelle Stoßrichtung, ist, die lösen die Probleme nicht, von denen sie immer reden, sondern sie verschlimmern sie nur. Das ist doch die eine Richtung, die man den ganzen Aufrufen findet. Und die zweite ist die sind gar nicht dazu legitimiert, die G8, was sie tun. Sie sind selbsternannte Führer, die über das Schicksal der Welt entscheiden und keiner hat sie beauftragt. Das sind so zwei Hauptvorwürfe an die G8. Und mit denen will ich mich im Folgenden etwas genauer noch beschäftigen. Also mal das Erste, dass anstatt die Probleme der Welt zu lösen, anstatt sich denen zu stellen, verschärfen sie sie, die G8, wenn sie sich da treffen. Da will ich dran erinnern, sich das mal so zu überlegen. Problem ist eine gefährliche Kategorie. Warum? Man sagt sehr schnell, ja, das ist ein Problem, der Hunger in Afrika. Ja, die Schulden sind ein Problem. Ja, die Kriege sind ein Problem. Nur, für wen, bei Problemen muss man sich eigentlich immer fragen, wer hat es und inwiefern ist es ein Problem? Und dann sieht das nämlich schon ganz anders aus. Ja, die Mächtigen, die sich dort treffen, haben ihre Probleme. Aber das sind ihre Probleme. Und die, ist meine Behauptung, die lösen sie schon, die gehen sie an. Und die Probleme der Mächtigen, das habe ich vorhin versucht deutlich zu machen, ich mache es gleich nochmal ausführlicher, die sie mit den Schulden haben oder sowas, sind ihre Probleme und sind nicht die Probleme von einem hungernden Afrikaner. Auch nicht die Probleme, die sich vielleicht eine Solidaritätsbewegung vorstellt. Also, es muss einem klar sein, wenn von Problemen die Rede ist, da muss man sofort hellhörig werden und sich überlegen, das Problem des Hungers, der Schulden, der Kriege, für wen ist es und inwiefern ein Problem? Und dann sieht die Welt anders aus, aus der Sicht der Betroffenen. Ja, da ist es ein Problem, wenn ich in einem Kriegsgebiet lebe. Und dann will ich überleben. Aus der Sicht der Herrschenden ist vielleicht der Krieg dort genau die richtige Lösung des Problems, das sie mit einem Herrscher in der Gegend haben. Also das muss man sich vor Augen führen und mal im Hinterkopf behalten, wenn der Vorwurf gemacht wird, die Probleme lösen sie gar nicht, die Herrschenden, sondern verschärfen sie. Das war jetzt mal eine etwas abstrakte Vorbemerkung zu dem. Ich will es an zwei Beispielen noch einmal durchexerzieren. Das eine ist Hunger und Armut. Dazu schreibt der Aufruf, das habe ich vorhin gerade ja, der Demoaufruf, vorgelesen. Ich erinnere noch mal dran. Die sagen, alle 5 Sekunden stirbt in der Welt ein Kind an Hunger. Mehr als 800 Millionen Menschen sind chronisch unterernährt. Trotz der vollmundigen Versprechungen von G8-Gipfel in Glen Eagles wurden den Ländern des Südens bislang nur ein Teil ihrer Schulden erlassen. Also jetzt nochmal erinnern an das, was ich zu den Schulden und zu Armut in Afrika gesagt habe. Ja, in Afrika hungern die Menschen. Das ist ihr Problem, ja. Das ist ein Überlebensproblem für die. Die G8-Führer haben ein anderes Problem mit Afrika. Nämlich das Problem der Instabilität eines ganzen Kontinents, der mangelnden, der Ruinierung der Staatlichkeit dort, der Bürgerkriege, die es gibt und die den Zugriff gefährden, die durcheinander bringen für den Zugriff. Das ist ihr Problem, ihre Sichtweise darauf. Und es ist absurd erstmal, unangemessen, jetzt dahin zu kommen und quasi den eigenen Maßstab, es müsste um die Beseitigung des Hungers gehen, den Regierenden als ihr Anliegen unterzujubeln und dann die mangelnde Einlösung dieses Anliegens anzuklagen. Das ist nach der einen Seite Themaverfehlung. Das ist jetzt so lehrerhaft gesagt. Nach der anderen Seite ist es aber, das hat eine harte politische Seite, weil damit nämlich aus, anders als wie ich es dargestellt habe, aus ernst genommen gehört, ja, diese Charaktermasken da, die acht Mächtigsten, die sich treffen, sind doch die Verantwortlichen für die Zustände, die stellen sie her. Aus der Optik, in dem Vorwurf, vollmündige Versprechungen, aber nichts eingelöst, kommen sie her als, das wären schon die Berufenen, um Armut zu reduzieren auf dem Kontinent. Nur sie machen es nicht genug. Merkt mal, plötzlich wird, das ist eine ganz andere Perspektive, da wird aus, anstatt Kritik der Herrschenden, wird Zuständigkeit der Herrschenden, die sie nur zu wenig wahrnehmen. Das ist eine so durch und durch konstruktiver Bezug, der den Ausgangspunkt mal erschrickt vor den Zuständen in Afrika, vollkommen umdreht in Vertrauen gegenüber der Politik oder vielleicht auch Misstrauen und Enttäuschung, dass sie zu wenig tut, was sie eigentlich tun müsste. Also das ist das eine. Dasselbe wollte ich noch mal deutlich machen, an der Sache mit dem Krieg. Da heißt es im Aufruf, die G8-Staaten sind Vorreiter einer auf Krieg gestützten Weltordnung, die in vielen Ländern zu Flucht, Vertreibung, neuem Hass und Gewalt führt. Dann geht ja der Aufruf weiter, vorhin habe ich unterbrochen, jetzt kommt die positive Alternative. Die lautet dann, für eine friedliche Welt. Schluss mit der militärischen Durchsetzung wirtschaftlicher und machtpolitischer Interessen durch die G8-Staaten. Bei dem Zitat, bei dem Aufruf will ich auf ein horrendes Missverhältnis aufmerksam machen. Der erste Satz, ja, da habe ich vorhin schon dazu gesagt, ja, so ist es. Ja, so ist es. Die G8-Staaten sind Vorreiter einer auf Krieg gestützten Weltordnung. Das ist so. Das Spannende wäre natürlich noch, warum ist das so? Also die Notwendigkeit von dem, wie geht es eigentlich genau? Gut, in einen Demoaufruf kann man nicht alles reinschreiben, das ist geschenkt. Also steht da im ersten Satz, ja, diese Welt, in der wir leben, ist eine auf Krieg gestützte Weltordnung. Da sind Staaten entschlossen, ihre Interessen gnadenlos und mit allen Machtmitteln, die sie haben und unter Einsatz ihres gewaltigen Zerstörungspotenzials, das sie haben, durchzusetzen. Das ist der Sachverhalt. Wenn das die Welt ist, ist es doch absurd, der zweite Satz. Was setzen wir dagegen? Wir demonstrieren für eine friedliche Welt. Das ist absurd. Also da nimmt man das Erste gar nicht wahr. Ja, wenn das so ist, diese Welt ist so kriegerisch, dann kann ich doch nicht dagegen setzen und sagen, ich bin jetzt für eine friedliche Welt. Dann demonstriere ich vielleicht, ich bin nicht für Kriege. Ja, aber das ist doch nach der einen Seite wirklich so inkongruent, weil man sagt ja, man hat es mit einer Weltordnung zu tun, in der sind Kriege notwendig, in der passieren sie dauernd. Dann muss ich mich doch gegen diese Weltordnung wenden. Dann muss ich sagen, solange die das Sagen haben, diese G8, und nicht nur, das liegt nicht an den Figuren, sondern indem sie das Amt wahrhaben, indem es ein Präsidentenamt und ein Kanzleramt und sowas gibt, solange ist die Welt kriegerisch. Da muss ich das doch sagen und dann würde ich dagegen demonstrieren. Dann kann ich doch nicht im nächsten Satz sagen, naja, und Alternativen sind möglich, nämlich eine friedliche Welt. Das ist absurd. Das ist vollkommen inkommensurabel. Also das muss, naja, das schlägt eigentlich das blindeste Auge. Also wenn man es gutmütig sagt, da muss man sagen, diese Kritik bleibt auf dem Stand des idealistischen Kontrapunkt stehen. Also die setzt halt gegen die schlechte Wirklichkeit einfach, ich stelle mir eine bessere Welt vor. Also übrigens heißt es ja dann auch so, wir demonstrieren gegen die und wollen zeigen, dass Alternativen möglich sind. Diese Welt ging auch ohne Krieg. Das ist nämlich die andere Seite. Also nach der einen Seite ist es halt das einfach, kann man sagen, das ist ignorant, das ist so inkommensurabel, gegen die kriegerische Welt zu setzen, ich bin für eine friedliche. Die andere Seite ist jetzt die, das ist jetzt nicht der Aufruf selbst, sondern das ist mehr von der Bewegung her, die so dominant ist in der Antiglobalisierungsbewegung, also bei Attac zum Beispiel, die in ihrem Heft zu dem G8-Gipfel dann zu dem Thema Krieg Folgendes schreiben. Auf das will ich jetzt noch hinweisen, dass dann dieser idealistische Kontrapunkt so arg konstruktiv wird. Die schreiben dann dazu Folgendes: Liegt die Lösung der Konflikte wirklich in militärischen Interventionen? Also man merkt, das ist immer das Thema. Es gibt Probleme und diese Probleme lösen die Mächtigen nicht. Oder sie gehen sie mit falschen Methoden an. Also hier, Krieg ist doch keine Lösung der Konflikte. Studien der Weltbank beweisen, also das ist Zitat alles aus dem Attac-Infoheft zum G8-Gipfel. Studien der Weltbank beweisen, dass auch neutrale oder multilaterale Interventionen die Konfliktdauer nicht verkürzen. Leider ziehen die reichen westlichen Staaten aus solchen Fakten nicht den Schluss, Militär als Instrument zur Herstellung von Sicherheit und Ordnung in ihrer Außen- und Innenpolitik kritisch zu hinterfragen, sondern verstärken ihre militärischen Aktivitäten. Ohne eine andere Wirtschaft- und Umweltpolitik in den reichen und mächtigeren Staaten werden immer wieder Konflikte und Bürgerkriege ausbrechen. Sinnvoller und effektiver als Friedenstruppen zu finanzieren, ist die Bekämpfung der Armut. Also ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, wie da argumentiert wird. Da wird argumentiert zu sagen, wenn man das nochmal macht, vorher heißt bei dem Demoaufruf, diese Weltordnung ist auf Krieg gestützt. Jetzt heißt, das bräuchte es überhaupt nicht sein. Und eigentlich schießen sich die Mächtigen selbst ins Knie, wenn sie es so machen. Eigentlich wäre es viel billiger, Konflikte anders zu lösen. Auch da wieder, das ist einerseits bedingungslos ignorant, nämlich die Probleme, die eine Macht vom Schlage Deutschlands oder Amerika hat und die ihre Truppen irgendwo hinschicken, die Probleme, die sie mit dieser fremden Herrschaft haben, die lösen sie schon. Also das wird schon bereinigt damit, wenn deutsche Truppen oder amerikanische in Afghanistan die Taliban stürzen, dann ist dieses Problem, das sie haben, eine Heimstatt internationaler Terroristen, ein der westlichen Welt feindlich gesonnenes Regime, eine Bewegung dort zu beseitigen. Und da ist Militär das Richtige, zugeschlagen, ausgelöscht. Dieses Problem wird gelöst aus ihrer Sicht. Also insofern ist es einerseits ignorant, andererseits ist es so konstruktiv, indem gesagt wird, ja, das bräuchte gar nicht zu sein, die Kriege. Es ginge auch anders und billiger und effektiver wäre es, Armut bekämpfen statt. Was da als Realismus herkommt, als die Welt wäre doch viel einfacher anders zu haben, ist einfach, wie ich schon gesagt habe, ignorant nach der einen Seite, bedingungslos konstruktiv und will gar nichts mehr von dem Ausgangspunkt wahrhaben, dass offensichtlich diese Weltordnung ohne Kriege nicht zu haben ist. Also löst sich auf in die Vorstellung, ja, dieses hier ginge auch alles anders, wenn die Mächtigen nur einsichtig wären und sich von der Weltbank beraten lassen würden, als von ihren Militärs. Gut, an dem ein kleines Zwischenfazit zu dem Punkt, also zu dem Punkt, dieser Stoßrichtung der Protestbewegung zu sagen, die Probleme, vor der die Menschheit steht, die auch die Politiker selbst auf die Tagesordnung setzen, lösen sie nicht. Dabei versagen sie. Nochmal die Klarstellung, die Probleme, die sie auf dem Gipfel behandeln, die Politiker, sind Probleme ihrer Macht und der Durchsetzung, sind Konkurrenzprobleme, die sie mit ihresgleichen haben, mit dem Rest der Welt, sind Ordnungsprobleme, sind Benutzungsprobleme. Und diese Probleme definieren sie und lösen sie. Wenn die Protestbewegung jetzt vorhält, sie lösen die Probleme nicht, dann machen sie einen positiven Bezug auf die Regierenden dergestalt, dass sie sagen, ja, das sind die Zuständigen für die Lösung. Und bei aller Enttäuschung darüber, dass die Lösung, wie Sie sie sich vorstellen, nie zustande kommt, ist es auf der anderen Seite so, dass dieses Vertrauen in die Politiker im Sinne, gerade in der negativen Dialektik von Sie sind so enttäuscht über die Politiker, aber darin bekunden Sie, eigentlich wäre es Ihre Aufgabe, das zu lösen, die Probleme zu lösen. Dass Sie quasi den Bock zum Gärtner machen wollen. Und das geht halt nicht nach der einen Seite und ist auf der anderen Seite eben die Anerkennung der Zuständigkeit der Macht statt ihre Bestreitung. Und übrigens auch die, die radikaler sind, also die sagen, so jemand wie Bono, der sich im Vorfeld mit der Merkel trifft und mit dem Blair getroffen hat und der darin so zum Ausdruck gibt, dass der Protest darin besteht, dass sie mehr für Afrika tun müssten. Also die sich davon distanzieren und sagen, man darf doch nicht auf die Regierenden setzen. Auch die setzen irgendwie schon auf nicht die Regierenden, aber dass die Macht eigentlich dazu berufen wäre oder Politik die Aufgabe hätte, die Welt zu bessern statt zu verschlechtern. Das ist bei allen irgendwie unterstellt. Und übrigens der leichte Gesichtspunkt, vielleicht auch nochmal so, das ist eigentlich kein schwerer Gedanke, dass Machthaber, und da treffen sich ja wirklich die acht Mächtigsten, dass Staaten, die ein Gewaltmonopol darstellen, dass das, was sie durchsetzen, offensichtlich doch im Gegensatz nicht nur zu anderen Staaten, sondern auch irgendwie zu der Bevölkerung, gegenüber der sie und über die sie das Machtmonopol haben, stehen. Sonst bräuchte ich ja keine Macht. Also das ist jetzt mal ein ganz allgemeiner Gedanke. Dass also ein Staat, eine Regierung, die über Macht verfügt, notwendigerweise im Gegensatz zu Interessen steht, die sich über die ja hinwegsetzen will, dass dieser Gegensatz da an der Tagesordnung ist. Das ist halt die Macht, das ist schon ein vernichtendes Urteil über sie. Und Macht zum Guten verwenden zu wollen, ist einfach eine Contradictio in adjecto, das ist ein Widerspruch in sich. Gut, das war nochmal eine kleine quasi philosophische Bemerkung dazu, aber handfest. Ich will noch zum Abschluss von dem Punkt auf den anderen Einwand gehen, nämlich den Einwand, diese G8-Führer sind doch nicht legitimiert, die sind nicht gewählt. Also in dem Demoaufruf heißt es, die Gruppe der G8 ist eine Institution ohne Legitimation. Dennoch trifft sie sich als selbsternannte informelle Weltregierung. Trifft sie als diese Weltregierung Entscheidungen, die die gesamte Menschheit betreffen. Also wenn ich sowas lese, dann denke ich im ersten Moment, das darf doch nicht wahr sein. Also darf doch nicht wahr sein in dem Sinne. Das ist doch ein absurdes Missverhältnis. Erst in dem Demonstrationsaufruf oder später, das steht glaube ich an erster Stelle, die ganzen Machenschaften auszubreiten, die diese G8 in der Welt anrichten. Und dann im nächsten zu sagen, wer hat es denen denn erlaubt? Dazu sind sie doch eigentlich recht besehen gar nicht legitimiert. Also das ist einfach, Das ist so inkommensurabel. Nach der einen Seite. Nach der anderen ist es auch irgendwie, also es ist ein doofer Vorwurf. Also, weil ernst genommen können die Merkel sagen, natürlich, wir sind von unseren gewählt. Wir sind doch alle, alle, die da sich treffen, sind demokratisch gewählte Staatsoberhäupter. Jetzt kann natürlich wieder die Protestbewegung sagen, ja, aber von 80% der Menschheit sind sie nicht gewählt. Jetzt könnte man wieder dagegen sagen, naja, wenn jetzt die Inder dabei wären, als größte Demokratie der Welt mit 1,1 Milliarden Menschen, wäre es dann besser? Also das ist, da merkt man, das ist einfach, naja, jenseits in einer Hinsicht. Also, wenn ich das lese, dann denke ich mir sofort, einerseits, naja, was legitimiert die denn anderes als ihre Macht? Das ist die eine Seite, die sie haben. Und dann auch noch demokratisch gewählte Staatsoberhäupter. Aber das ist die langweiligste Geschichte. Das ist unerheblich. Viel spannender wäre doch die Frage, statt dürfen die das, was sie machen, zu fragen, woher haben sie denn die Macht, das zu tun? Worauf gründet sich denn die Macht der G8, der mächtigsten Staaten der Welt? Und dazu will ich noch ein bisschen was sagen. Also das ist die entscheidende Frage. Und darin entscheidet sich nämlich auch richtiger und falscher Protest. An der Antwort auf die Frage. Die Antwort, die ich geben will, ist die doppelte. Ihre Macht haben sie. Die beruht auf einem kapitalistisch produktiv gemachten Volk. Und auf einem Volk, das diese Macht auch noch akklamiert, die ihr zustimmt. Und zu den beiden Punkten will ich etwas sagen. Was meine ich damit, wenn ich sage, ihre Macht beruht auf einem kapitalistisch produktiv gemachten Volk? Und zwar hier zu Hause, bei uns. Naja, diese G8, die sich da treffen, sind ja die Heimstätten, die Mutterländer der Produktionsweise, die früher mal Kapitalismus und heute vornehm Marktwirtschaft genannt wird. Das sind die Staaten, die über eine florierende Reichtumsproduktion verfügen, die über eine Klasse verfügen, die Reichtum besitzt und ihn vermehrt. Wo es um die Geldmacherei geht, die darin erfolgreich ist, die so erfolgreich ist, auch dass sie diesen Staaten in Form von Steuern und Reichtum so viel zur Verfügung steht, dass es eben die mächtigsten Staaten sind. Mächtig vor allem auch in Bezug auf die Gewaltmittel, die sie sich zulegen können. Und diese Produktionsweise ist eine, der von Anfang an, nicht erst heute, die Welt, also ihr Betätigungsfeld in der Nation, in Deutschland, in Großbritannien, in Frankreich und so weiter, von Anfang an immer zu klein gewesen ist. Also dieses Diktum, was vor, wie viel ist es denn jetzt, über 150 Jahren, der Marx im Kommunistischen Manifest geschrieben hat, dass die Bourgeoisie, der hat es ja so blumig ausgedrückt, immer über den ganzen Globus jagt und so. Dass also im Begriff des Kapitals der Weltmarkt enthalten ist. Dass, wenn es um Geldvermehrung geht, es darum geht, in aller Welt billig Rohstoffe einzukaufen, an alle Welt Waren zu verkaufen, Arbeitskräfte in aller Welt einzuspannen für die Reichtumsproduktion und zu benutzen. Investitionen, Geld in alle Welt rauszuschicken, damit es sich dort vermehrt. Das gehört von Anfang an dazu und die G8 waren eben, eigentlich die G7, Russland war, hat ja mal ein anderes, was anderes probiert. Bisschen falsch, deswegen ist ja auch nichts draus geworden. Das hat diesen Staaten eben den Reichtum und die Macht verschafft. Und die Basis von dem Ganzen ist die erfolgreiche Ausbeutung hierzulande, also das erfolgreiche Einspannen der Bevölkerung für diesen Zweck. Irgendeiner muss ja den Reichtum produzieren. Und da sind eben die G8 die Staaten, die das am effektivsten bewerkstelligen. Und die Perfidie dabei, oder sagen wir mal, das Harte dabei, ist ja das, dass der Imperialismus, den diese G8 zum Beispiel auf ihrem Treffen praktizieren, da wird nicht die Welt benutzt, das wird passiert tagtäglich, aber die Absprachen, die Gewalt, die Verständigung darüber, über die Benutzung, das findet ja auf dem G8-Gipfel statt. Das können sie sogar noch als Dienst an ihren Völkern verkaufen, nämlich die weitergehende Öffnung der Weltmärkte, die Kontrolle der ganzen Welt. All das wird verkauft als Dienst am Volk, nämlich der Gestalt, dass tatsächlich ja hier jeder in seinem Überlebenskampf davon abhängig ist, dass diese Sorte von Reichtumsproduktion funktioniert. Das ist ja das Absurde, dass tatsächlich jeder abhängig ist von der Vermehrung des Reichtums und vom Erfolg dieses Imperialismus. Und das meine ich gar nicht im moralischen Sinne jetzt. Wir sind auch Teil der Sauereien der Welt. Sondern ich meine es einfach in dem nüchternen Sinn. Also das andere wäre blöde Kritik. Sondern es ist in dem Sinne, man muss sich klar machen, jeder hier ist, das gilt für mich natürlich genauso, eingespannt in die Sorte kapitalistischer Geschäftsmacherei oder an anderer Ebene in das Kommando dieser Geschäftemacherei oder als Wissenschaftler in das Mittel für den Erfolg bereitzustellen, geistige Mittel dieses Erfolgs dieser G8. Also das ist die Basis ihrer Macht, die florierende Benutzung des Volks in den Mutterländern des Kapitalismus. Und er hat es dazu gebracht, dass die Benutzten das ungefähr genauso sehen, jedenfalls in ihrer großen Mehrheit, dass hier die Verhältnisse eigentlich vorbildhaft sind im Verhältnis zum Rest der Welt und dass diese Herrschaft auch ihre Zustimmung verdient, die sie einfordert. Also die Völker sind ja auch hier sehr nationalistisch gesonnen und stehen hinter ihren Herrschaften. Also was ich damit, um zum Ende zu kommen von meinem Vortrag, als Fazit festhalten will, ist, dass die üblen Verhältnisse auf dem Globus nicht die Machenschaften von 7 bis 10 unverantwortlichen, verantwortungslosen Führern, Figuren sind, sondern dass dahinter ein ganzes System steckt, nämlich ein ganzes Produktions- und Herrschaftsverhältnis. Dass die Völker in den G8-Staaten dazu auch nicht extern stehen, sondern dass sie eingespannt sind darin, dass sie einfach als produktiv gemachtes Volk die Basis dafür abgeben. Und deswegen steht als Einwand, als korrekter Einwand, meine ich, gegen nicht nur den Gipfel, sondern gegen dieses System, für das die stehen, an, ja, Kapitalismuskritik, theoretisch wie praktisch. Das ist die Alternative dazu. Nicht Appell an die Mächtigen, sondern das Klarmachen, das sind Charaktermasken eines Systems und eines Benutzungs- und Herrschaftsverhältnisses hierzulande und die Kritik von dem Verhältnis, das würde die Macht bestreiten, die G8 haben. Also das von wegen G8 blocken, also sich am Zaun einen Streit liefern, das ist nicht die Machtbestreitung. Die geht anders. Und für dieses wollte ich etwas zum Abschluss noch, sagen wir mal, die werben. In der Richtung muss man denken. Es gibt schon einen Weg, die zu blocken, aber der sieht ganz anders aus, als was die Protestbewegung macht in ihren radikaleren Teilen. So, das war das erstmal, was ich sagen wollte zu dem Gipfel und der Protestbewegung. Jetzt haben wir Zeit zum Diskutieren. Also das können Nachfragen sein, das können Einwände sein. Früh genug am Abend ist es ja noch. Also wenn man schon mal zusammensitzt, kann man das ja auch machen. Ich bin ja extra aus Frankfurt dafür gekommen. Also von daher muss sich der Weg ja auch irgendwie gelohnt haben. Ja, gibt's was? Vielleicht noch was Sie vorschlagen. Das war's schon. Wie bitte? Was sagen Sie vor? Was ich vorschlage? Also Ihnen hat das, was ich zum Schluss so angedeutet habe, nicht gereicht. Nicht. Ja, schwierige Frage. Nach der einen Seite verwundert mich die Frage, immer ein bisschen dergestalt, weil ich eigentlich schon dachte, deutlich zu machen, aber scheinbar reicht Ihnen das nicht. Das habe ich gesagt, ich meine die Alternative in Anführungsstrichen, wäre tatsächlich Systemkritik, Kapitalismuskritik, theoretisch wie praktisch, war meine Aussage. Das hört sich jetzt so abstrakt an. Konkret heißt es ja, eigentlich ist doch in dem, was ich zu den G8 und den Themen gesagt habe, da steckt doch eigentlich die Alternative schon drinnen. Oder meine Kritik drinnen. Also, um es nochmal deutlich zu machen, wenn jemand sagt, dass, also die Protestbewegung zum Beispiel sagt, was die G8 machen, sind vollmundige Versprechungen und nichts wird gehalten, dann steckt in so einer Kritik immer das, auf was man selbst hinaus will, drinnen. Da steckt nämlich drinnen, die Lösung wäre, Sie würden Ihre Versprechungen halten. Die Lösung wäre, wir müssen mehr Druck machen, damit Sie diese Versprechungen halten. Dann denken sich manche, dann muss ich also mehr Konzerte machen, dann halten Sie die. Oder andere meinen, man muss machtvoll demonstrieren und 100.000 in Rostock auf die Beine bringen. Mit diesem Appell. So. Also in jedem Urteil, in jedem Kritischen steckt doch implizit schon immer die Alternative oder auf was man hier raus will, drinnen. Wenn ich sage, das halte ich für falsch, weil diese Figuren sind Charaktermasken eines Systems, damit meine ich, die Verwalten stehen vor, ihr Interesse ist es auch, diese globalen Benutzungsverhältnisse, nämlich die weltweite kapitalistische Bereicherung, nicht nur zu organisieren, abzusichern, zu erweitern. Wenn ich sowas sage, dann ist doch meine Alternative klar. Da meine ich, das gehört weg. Da meine ich damit, das muss man angreifen. Und ich bin ja heute sogar so weit gegangen, dass ich gesagt habe, meines Erachtens nach liegt die Macht daran, dass es auf der Welt so aussieht, auf dem funktionierenden Ausbeutungsverhältnis. Dann ist die Lösung natürlich die Benutzten sind, die den Reichtum erarbeiten, haben auch die Macht, das zu unterbinden. So simpel ist es eigentlich. Das Blöde ist ja nur, das glaubt keiner. Ich bin immer, sagen wir mal so, das nützt überhaupt nichts, sich so zu unterhalten. Also ich meine jetzt zu sagen, das ist schwierig. Man ist halt damit konfrontiert, dieses Bedürfnis an Kapitalismuskritik ist halt heute ausgestorben, weitgehend. Also ein bisschen ist es ja noch lebendig, zumindest hier im Raum oder so. Ich denke ja auch, so schwer ist es ja eigentlich nicht. Andererseits, das ist halt der Sachverhalt. Es protestieren Hunderttausende in Rostock in der Richtung, oder was weiß ich, ich war bei der Demonstration in London, wie es um den Irakkrieg ging, gegen Blair, war die größte Demonstration, weiß nicht, über 1 Million haben da demonstriert. Ja, aber mit einer Richtung, die sagt, Appell not in my name. Das andere ist, dagegen zu demonstrieren im Sinne, ein Kapitalismus, eine Nation wie Deutschland oder Großbritannien ist ohne Gewalttätigkeit nach außen nicht zu haben. Das einzusehen, worauf die Macht einer solchen Nation beruht und das aufzukündigen. Schwer ist die Alternative nicht, auch nicht schwer, das einzusehen. Nur, man ist damit konfrontiert, mit einem, ich habe gesagt, dass das viel mehr auf die Mächtigen gesetzt als kritisiert wird, wofür sie stehen. Und das ist, von daher ist jetzt die Überlegung zu sagen, das ist schwierig oder sowas. Das führt gar nicht weiter, weil das sieht man ja, das will keiner. Deswegen rede ich ja hier. Also wenn das nicht anders wäre, da bräuchte ich ja auch nicht reden. Also deswegen, wenn man dagegen sagt, das ist halt eine fatale Sache. Andererseits, ich sehe keine Kapitalismuskritik weit und breit und deswegen kann ich sie auch lassen oder zeigt mir, das ist nicht erfolgsversprechend. Dagegen bin ich. Ich bin immer dafür zu sagen, was ist die korrekte Antwort darauf? Was ist die korrekte Richtung? Und dann macht man das und entweder man findet welche, die sagen, ja, ich teile diese Sicht der Welt auch. Dann ist man schon 2 oder 3 oder 100 oder es gelingt einem nicht, da hat man halt Pech gehabt. Aber daraus den Schluss zu ziehen, wenn 100.000 protestieren, ist es immer noch besser, als weil es 100.000 sind, statt die korrekte Linie. Das halte ich für falsch, weil das protestiert wird, das ist für sich nichts wert, wenn es nicht die richtige Richtung hat. Dann kommt viel mehr. Das muss einen ja auch nochmal so rum gesagt, schon verdächtig stimmen. Wenn die Merkel sagt, wir finden es richtig, dass demonstriert wird. Natürlich nicht die Farbbeutel werfen. Das sind Terroristen. Die gehören, also merkt man auch schon, was heute Terrorismus ist hier und so. Aber das andere sagt sie, friedlich demonstrieren, das wollen wir geradezu. Ja, warum? Weil sie merkt, dass die Mehrheit der Demonstranten darin einen Appell an ihre Zuständigkeit machen. Und auch wenn sie immer enttäuscht sind darüber, dass sie zu wenig leisten, aus ihrer Sicht, die Erwartungen enttäuscht werden, dass überhaupt auf die Regierenden gesetzt wird. Sie wären eigentlich die, die Armut in Afrika zu bekämpfen. Das ist ein Moment, das lobt die, also das gefällt ihr. Deswegen sagt sie auch, es soll ruhig demonstriert werden, natürlich friedlich. Wie bitte? Naja, das muss er auch noch, also das, da will ich mich gar nicht inwieweit... Ja, das braucht man sich jetzt nicht groß. Das hat ja auch die Seite, der Putin hat gesagt, den Putin haben sie vorgeworfen, hey, bei dir unterdrückst du die Demonstration, hat der Putin gesagt, schau doch mal nach Heiligen Damm. Dann sagt sie, also das ist ja klar, das hat auch diese Seite. Also das ist ja eh das, hier geht es ja eh genauso zu wie, was weiß ich wo. Das hat man ja, das war ja die Geschichte auch mit der Hundeschnüffelei und Stasi und so. Naja, gut, also... Von daher war jetzt wieder eine lange Antwort auf eine kurze Frage, aber das wäre das. Also gibt's ja? Was anderes. Ich wollte mal darauf eingehen, auf diese Schuldposten, die ja gar keine tatsächliche Reichtum sind. Und insofern können wir ein Problem. Also, okay. Nach der einen Seite, Sie denken daran, das ist ja auch eine der Schönheiten dieses Weltwirtschaftssystems, dass die G8 zum Beispiel mit ihren Geldern, die sie übrigens schaffen und schöpfen, Kredit, andere Staaten bei sich verschulden. Und dass diese Gelder, jetzt haben Sie gesagt, das sind doch Ziffern, die bei Ihnen stehen. Ja? Warum kann das eigentlich, sagen wir mal, Ihre Kreditwürdigkeit in Frage stellen? Ja? Das steht doch so ein bisschen dahinter. Wie soll das eigentlich gehen? Also dieses, was Sie als Problem Ihrer Kreditwürdigkeit bezeichnen. Gut, also ich versuche es mal so zu erklären. Ich will erst mal auf eine Seite hinweisen. Diese Schulden haben einiges geleistet. Also die Staaten machen es so, zum Beispiel, das ist ja das, die amerikanischen schöpfen Dollars, die drucken im Prinzip Dollars, geben Staatsanleihen heraus, die Deutschen, früher D-Mark, heutigen Tags Euros. Staaten wie afrikanische Staaten verschulden sich bei diesen. Also sie nehmen Kredit auf, damit können sie ihre Herrschaftsbedürfnisse befriedigen, damit können sie sich eine Airline kaufen, ihren Staatshaushalt unterhalten und die notwendigen Infrastruktur bereitstellen, damit aus ihrem Land auch ein Geschäft zu machen ist und damit sie auch irgendwelche aus Rohstoffen Einnahmen haben. Indem sie den Kredit angenommen haben, sind sie verpflichtet auf den Dienst an den Interessen, an den kapitalistischen Interessen der mächtigen Staaten, die ihnen den Kredit gegeben haben. Sie müssen ihn bedienen und können ihn zunehmend nicht bedienen. Jetzt muss man die andere Seite sehen, auf die haben Sie ja gezielt. In den Büchern der Mächtigen steht jetzt drinnen, eine Staatenwelt ist mit, von mir aus, 100 Milliarden Euros oder Dollars bei mir verschuldet. Jetzt weisen Sie darauf hin und sagen, naja, das sind ja eigentlich nur Zahlen. Naja, so ist es nicht. Das ist ja ein Anspruch, diese Zahlen stellen ja dar, das sind Gelder, die gehören bedient und zurückgezahlt. Das ist Reichtum, der in meinen Büchern steht. Und wenn ich jetzt sagen muss, den muss ich abschreiben, weil der nicht bedient wird, dann muss ich sagen, diese Nation ist um diesen Posten ärmer geworden. Das ist einfach so. Das ist quasi, auch wenn erstmal der Ausgangspunkt nichts anderes ist als, da wurde Kredit geschöpft, in die Welt gesetzt. Dann gilt aber in dieser Welt das. Dieses Geld muss sich vermehren, muss bedient werden, muss verzinst werden, muss zurückgezahlt werden. Und eine Nation, die dann sagen muss, ich habe in meinen Guthaben, in meinen Auslandsguthaben, ein Drittel oder ein Zehntel Posten, die sind eigentlich nicht einbringbar und können nur aufrechterhalten werden, indem ich immer neue Kredite vergebe, hat einen heiklen Posten bei sich stehen. Und das ist vielleicht für sich mit Afrika nicht tragisch, aber es gibt ja auch immer mal größere Crashs. Also es gab ja Crashs wie ein Staat wie Mexiko verliert oder 1997 ganz Ostasien wird zahlungsunfähig. Und in so einem Moment stellt sich dann die Frage auch, ja und dann haben wir noch lauter Schulden. Sind eigentlich die ganzen Guthaben, die wir verbuchen, sind die eigentlich glaubwürdig? Und wenn das bezweifelt würde, naja, dann steht es, so sehen es jedenfalls die Mächtigen, da braucht man ja auch gar nichts groß rein zu interpretieren, sagen, das ist eine Gefahr für das internationale Kreditsystem, nämlich, dass vielleicht ein globaler Crash von einem Land zum nächsten, also ein Crash von einem zum nächsten und dadurch ein globaler werden könnte. So ist es einfach bei denen. Das war jetzt mal so ein Versuch der Annäherung. Also mal, ich glaube, die Frage, erstmal kann man sagen, die sehen das so. Und es ist ja auch so, auch diese Zahlen, wenn sie nur in den Büchern stehen, sind Anspruch auf Bedienung, auf Reichtumsvermehrung. Darum dreht sich ja in dieser Weltwirtschaft alles. Und wenn offensichtlich wird, dass das nicht passiert, wenn man eingestehen muss, da gibt es Riesenmilliardensummen, die vermehren sich nicht, dann befürchten die Staaten, das kann crashen. Also überlegen sie sich oder haben sich überlegt, da müssen wir uneinbringbare Schulden streichen, und zwar damit unsere Kreditmacht insgesamt und der Zugriff einer Gläubigernation auf den Rest der Welt unbeschadet weitergeht. Also das wäre jetzt mal von mir eine Antwort darauf. Ich weiß nicht, ob sie befriedigt hat oder wo genau das Problem da noch besteht. Also nochmal nachgefragt oder so. Da muss das System anders naja, also wenn man redet, dann redet man ja nicht für sich einfach nur um des Redens willen, sondern man hat jedes, also das drängt ja eh auf Praxis. Der Problem ist ja nur, also gut, machen wir es nochmal so. Was ist mit Systemkritik gemeint? Eigentlich das, was ich gemacht habe. Also zu sagen, alles bei der Kritik entscheidet sich dran, nochmal so rum gesagt. Die Phänomene, an denen ich mich störe, wie bei dem Demoaufruf, von Hunger über Krieg, über Flüchtlinge, sonst was, da ist immer die entscheidende Frage, sozusagen die Gretchenfrage. Ist das eine Verfehlung der Politik? Ist das ein Missstand? Ist das was, was eigentlich zu diesem System, zu den Prinzipien hier nicht dazugehört? Oder ist es notwendig? Ist es so, dass wenn es um weltweite Geschäftemacherei geht, wenn es so ist, dass die einschließt Ruinierung ganzer Kontinente, wenn es so ist, dass dann dazu gehört, ich produziere Flüchtlinge, die nach hier drängen, wenn dann dazu gehört, ja, und die will ich draußen halten, beziehungsweise sortieren zwischen Flüchtlingen, die mir nützen und die unnütz sind, sodass ich dann die meisten wegtransportiere und wer computern kann, darf rein. Da ist immer die entscheidende Frage dran. Ist das notwendig oder ist es eine Verfehlung? Daran entscheidet sich, welche Richtung die Kritik nimmt. Ich habe versucht darzustellen, das sind notwendige Konsequenzen, notwendige Wirkungen dieses Systems. Damit habe ich zweierlei. Nach der einen Seite habe ich, damit ist erstmal der Glaube an die Notwendigkeit und Vernünftigkeit dieser Verhältnisse erschüttert. Da kommt raus, so dieses System, ja, mit den Prinzipien, dass es um Geldmacherei geht, dass es um militärische Absicherung davon geht und so weiter, das gehört beseitigt. Das ist die theoretische Seite. Und die praktische Seite ist natürlich die, das muss man dann auch tun. Da ist aber erstmal die Einsicht und Verständigung darüber. Sieht man das überhaupt so? So. Ist man sich einig in der Erklärung von den Sachen? Ist mal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist der, dann kommt es halt auf die an, das war die andere Abteilung, die ich vorhin gemacht habe, die Basis von dem Ganzen sind. Das ist ja jeder, der produktiv gemacht ist. Dann wäre auch da der Hebel da. Aber man merkt, davon ist man leider weit entfernt noch. Aber das ist es dann halt. Ja, wenn man dann, wenn das die Einsicht erstmal weit genug verbreitet ist, dann ist das, man macht auch was praktisch dagegen, ist dann ein leichter Schritt, würde ich sagen. Und das andere, praktisch was tun. Also man darf das ja auch nicht übertreiben. Eine Demo jetzt. Demonstrieren ist ja auch, da demonstriere ich den Protest. Also meine Einwände und trage sie in die Öffentlichkeit. Das ist was anderes als die Sache praktisch ankratzen. Das muss man auch ja klar machen. Da mache ich das, weil ich in der Öffentlichkeit zeigen will, meine Position ist nicht nur eine Privatmeinung, sondern das ist erstens eine, die wird von vielen geteilt und die drängt auch drauf, was ändern zu wollen. Aber sie ist nicht die Änderung. Eine Demo ist immer was demonstrieren, was zeigen. Und praktisch was ändern geht übrigens nur an der Stelle, worauf die praktische Benutzung beruht. Da müsste man tatsächlich ein Benutzungsverhältnis aufkündigen. Da ist Streik schon was anderes als, ich setze mich vor einen Zaun. Ja? Das ist auch, es gab also bei der Demo bei der Blair-Demo zum Beispiel, gegen den Blair, bei dem Krieg, gegen den Irakkrieg. Es ist was anderes, ob ich sage, not in my name, da demonstriere ich das und dann können die Regierenden machen, was sie wollen. Es gab da sogar in Ansätzen, gibt es ein Bewusstsein von gewissen Gewerkschaften, die gesagt haben, naja, praktisch könnte man den Krieg nur verhindern, indem man zum Beispiel die Transporte zu den, also die Rüstungstransporte behindert. Das können natürlich Transportarbeiter machen. Genauso könnten auch Gewerkschaften einfach einen Streik ansetzen. Das ginge. Das wäre praktisch wirklich eine Bestreitung. Nur man merkt, da denkt ja kein Mensch hierzulande dran. Obwohl es eigentlich einfach wäre. Also das wäre die Praxis. Aber wir sind auf einer ganz anderen Ebene hierzulande. Wir sind auf der Ebene, man muss erstmal die Einwände, also das, was ich gesagt habe, Kapitalismuskritik im Sinne überhaupt mal, das sind Notwendigkeit dieses Systems, dass das so gesehen wird. Das ist die entscheidende Scheidelinie, würde ich sagen. Daran, das ist erstmal die Front, an der man es doch jetzt hier eher zu tun hat. Und wo das eigentlich eine totale Minderheitsposition ist, leider. Ich würde mal sagen, meine Perspektive ist natürlich besonders politisch, aber vielleicht trifft sie ja auf den einen oder anderen. Und zwar, ich finde einfach die Welt, in der wir leben, irgendwie wahnsinnig. Also ich finde es wahnsinnig, diese Produktion von Reichtum und alles hat zu viel Leid und Armut und Gewalt. Das kann ich weiß nicht unterstreichen. Und aus diesem Bedürfnis raus gibt es eben dann dieses Gefühl, ich muss irgendwas machen. Dieses Gefühl habe ich auch. Und in Anbetracht dessen, was passiert, finde ich das, also, das ist absolut unzulänglich. Ich finde mich selbst sozusagen auch unzulänglich. Und ich finde die Möglichkeit, darauf jetzt darüber zu sprechen, das in die Öffentlichkeit zu bringen, finde ich sehr, sehr wichtig, sehr gut. Und es müsste eigentlich viel mehr passieren. Was ja passiert ist, ja, es ist ja praktisch eine globale Umweltzerstörung. Und auch im ökonomischen Bereich gibt es auch sehr, diese Hedgefonds, sehr destruktive Kräfte. Und was es doch dann braucht, sind die Gegenkräfte. Die Gegenkräfte müssen doch eigentlich noch viel stärker sein. Und ich glaube, ganz viele Menschen haben dieses Bedürfnis eigentlich nach praktisch einem Gegenentwurf. Und sozusagen die historischen Bedürfnisse scheinen irgendwie diskreditiert oder nicht funktionsfähig. Also das Einzige, was ich sehen kann, ist eben diese Revolution irgendwie. Also für mich ist nicht Kapitalismus irgendwie ein einheitliches System, sondern es gibt auch ganz unterschiedliche Weise, wie produziert wird. Und für mich ist noch ein großer Unterschied, ob wir jetzt umweltfreundlich produzieren oder eben die Umwelt dabei eben relativ in den Arsch geht. Also ich finde, man kann da schon qualitative Unterschiede machen. Also ich würde nicht sagen, dass Kapitalismus irgendwas Gutes oder was Schlechtes ist, sondern die Art, wie Menschen arbeiten, wie sie produzieren, wie eben die Produktionsverhältnisse sind. Das ist doch entscheidend. Und ich glaube schon, dass ich da was ändern kann. Wenn ich mehr Produkte kaufen kann, die auf eine Art produziert werden, wo die Menschen nicht irgendwie ausgebeutet werden, dann ist es doch wesentlich besser, als wenn ich einfach ausbeutet habe. Da gibt es doch große Unterschiede. Ich kann verkaufen und ich kann verkaufen. Wenn ich eine Schätzung verkaufe, und dann habe ich den Dank eingebunden. Natürlich geht das, weil ich ausgebeutet habe, und wenn das nicht verkauft wird. Ja, aber ich frage mich doch, was für Gewinne, unter welchen also nach der einen Seite denke ich, wenn Sie sagen, das war ja überhaupt der Ausgangspunkt, natürlich kann man erstmal so simpel sagen, das ist doch Wahnsinn, auf der einen Seite den ganzen Reichtum, auf der anderen Seite die riesen Armut und so weiter. Jetzt geht's doch los. Und man, da wäre die Frage vernünftigerweise. Und dafür, das war mein Plädoyer in dem Vortrag, zu sagen, wie kommt dieser Wahnsinn zustande? Ja? Also was sind die Notwendigkeiten von dem? Gut, jetzt sagen Sie, jetzt haben Sie ja rausgehört, ich sage, das liegt am, der Grund dafür ist, jetzt sage ich es als Schlagwort, der Kapitalismus. Also diese Sorte von Produktion, in der es um Rentabilität, um Geldvermehrung geht und in der alles diesem Zweck untergeordnet ist. Dann sagen Sie dazu, ja, aber der Kapitalismus, da gibt es doch auch bessere oder schlechtere Formen. Denken wir an den Manchester-Kapitalismus früher. Da konnte einer, der gearbeitet hatte, überhaupt nicht überleben und so weiter. Und wie sieht es heute aus? Das ist doch schon mal anders. Oder Sie sagen, naja, wenn ich mir das Ruhrgebiet vor 40 Jahren anschaue und heute, da gibt es wenigstens saubere Luft und so. Ja? Gut, überprüfen wir mal das Argument. Das soll ja gar nicht bestritten sein. Übrigens, man darf eines nicht vergessen. das merken ja noch die, die den Aufruf machen, dass irgendwie heute die Widersprüche immer heftiger werden. Also jetzt kann man ja vielleicht im Ruhrgebiet die Luft schön atmen und global wird alles immer heißer. Ja? Also von daher, von wegen, es wird alles immer, sagen wir mal, ein bisschen gemäßigter oder so. Umgekehrt, man stellt... Wie bitte? Ja, Moment, ich will jetzt mal auf Folgendes hinweisen. Erst nochmal der Punkt. Ich stelle mir bei sowas, also das, was Sie beschreiben, sofort die Frage von mir aus. Vorschriften zur Luftsauberhaltung. Warum wurden die denn gemacht? Also ich kann natürlich sagen, natürlich für einen, der im Ruhrgebiet lebt, wenn er schlechtere Luft oder bessere atmet, das macht einen Unterschied. Machen wir mal den anderen Punkt. Warum wurde denn Luftreinheit betrieben? Ja, deswegen, weil erstmal zum Prinzip der kapitalistischen Produktion die Gratisbenutzung der Luft als Müllkippe dazugehört. Filter sind teuer, wären profitmindernd. So, also wird erstmal der ganze Globus mit dreckiger Luft vollgeblasen. Das führt dazu, dass die Springquellen des Reichtums ruiniert werden, dass die Leute nicht mehr atmen können, krank sind und als Arbeitskräfte unbrauchbar werden, dass die Volksgesundheit darunter leidet. Da braucht es, das ist schon mal ein Armutszeugnis für diese Produktionsweise, eine politische Gewalt, die eine Produktionsweise, die für sich rücksichtslos richtig die Menschen ruinieren würde, darauf zwingt, Rücksicht zu nehmen, dass sie ihr eigenes Ausbeutungsmaterial nicht vernichtet. So, das ist erstmal so gesagt, das ist der Zustand, den Sie als Besserung beschreiben. Nämlich ein Zustand, in dem per staatlicher Gewalt dafür gesorgt werden muss, dass diese Produktionsweise sich nicht selbst zugrunde richtet. Das ist der Zustand. Dann kann ja, aber ich will ja Sie drauf... Ich will Sie jetzt auf das hinweisen. Das wäre meine Analyse. Also kommt aus der nicht raus, hier haben Gegenkräfte was Positives bewirkt und dadurch ist das System besser geworden. Sondern das System ist das gleiche wie vorher, genauso kritikabel. Es hat halt seinen Fortschritt gemacht. Das ist es, was da geleistet wurde. Nämlich den, dass überhaupt durch solche Maßnahmen die Profitmacherei weitergeht. Das ist damit geleistet. Und deswegen Ihre Betrachtungsweise jetzt zu sagen, naja, im Kapitalismus kommt es doch darauf an, dass gegenüber den destruktiven Kräften auch die Gegenkräfte, wir als Gegenkraft uns organisieren. Da merkt man, das verfehlt das Thema auch an dem Punkt. Also das ist, ich mich als Gegenkraft, was heißt denn das jetzt? Ja, aber wie denn? Warum denn nicht den Mist beseitigen? Ich verstehe das gar nicht. Also meine Konsequenz wäre drauf, dann anstatt jetzt dafür zu sein, dass es umweltverträglicher wird, da bin ich doch immer dafür, den Grund für die Umweltunverträglichkeit aus der Welt zu schaffen. Also weg mit der Plusmacherei, das ist doch dann der Zweck. Und nicht Plusmacherei und jetzt Gegenkraft dagegen setzen, dass die Plusmacherei nicht ganz so zerstörend wird. Das ist doch irgendwie unvernünftig. Oder? Also ich sehe das jedenfalls so. Ich halte es für unvernünftig. Ja, also gut, es ist ja auch mehr so ein Austausch. Also das war jetzt, Sie haben dafür plädiert. Ich habe gemeint, ich halte es für unvernünftig. Schon abstrakte Antwort gegeben, dass die Macht daher rührt, dass sich die mächtigen diesen kapitalistischen Staat auf ein für Profitproduktion zur Verfügung stellendes Volk stützen können. Ja. Deshalb sozusagen Kurzmetapher, wäre da nicht ein erfolgreicher Streik, um die Telekom niederzuringen, ein größerer Schein gegen die G8 als die paar Wackersteine, die da im Heiligen Damm kriegen werden? Dass sich der Profitmacherei versagen kann ja nur von denen passieren, die die Profite produzieren. Oder umgekehrt, wäre nicht eine Niederlage des Telekom-Streiks, wo die Logik, aber selbstverständlich müsst ihr zum halben Lohn doppelt so lange arbeiten wie bisher, ein viel wichtigerer Sieg, als wenn die Wasserwerke vor Heiligen Damm die paar tausend Leute auseinanderspritzen, die da mehr als 200 Meter an den Zaun rankommen? Ja. Also die Frage war, das war quasi der letzte Punkt, den ich gesagt habe, die Macht der G8 beruht auf dem in dieser Kurzfassung einem produktiv gemachten Volk, also aus der erfolgreichen Benutzung hierzulande. Und dann fragt er, wer könnte man das dann nicht so sehen, dass, weil er jetzt an den laufenden Telekom-Streik denkt, ein erfolgreicher Telekom-Streik irgendwie die Macht mehr ankratzen würde, als wenn man jetzt in Heiligendamm vor dem Zaun demonstriert. Also ich muss sagen, ich würde die zwei Sachen nicht aufeinander beziehen, weil der Telekom-Streik ist der Telekom-Streik. Da geht es darum, mehr Arbeit für weniger Geld. Setzt sich das Management durch oder wird was dagegen gesetzt? Das ist erstmal ein Streik um Arbeitsbedingungen. Und ich finde es jetzt auch ein bisschen vermessen oder sagen wir mal an Hahn herbeigezogen, den jetzt auf die G8 zu beziehen. Ja, weil auch der Streik hat ja gar nicht die Dimension, hier soll den Machthabern die Basis entzogen werden, sondern das ist halt einer, da geht es um Lohn und Leistung. Und natürlich wäre es so, wenn sich das Unternehmen durchsetzt, hat es neue Ausbeutungsbedingungen diktiert. Wenn sich die Gewerkschaften oder die Betroffenen erfolgreich wehren, haben sie das abgewehrt. Das ist da der Streik, aber das wird ja, also das kommt mir jetzt auch irgendwie an Hahn herbeigezogen vor, das auf dieses große Thema G8 zu beziehen und dann zu vergleichen mit, weil ja, aber dieser Telekom-Streik hat doch gar nicht die Dimension, man will ja. Viele sind schon verloren gegangen, der Metall insbesondere. Schon drastische Niederlagen. Aber umgekehrt, ohne Gewinne, ohne das Zurückweisen dieser Logik, wir müssen einfach mehr arbeiten für weniger Geld, weil wir stehen in weltweiten Konkurrenz. Ja. Das auch der Standort Deutschland, wird es ja wohl nicht gehen. Ja, das war ja der Punkt, auf den ich vorhin hingewiesen habe. Mich hat nur ein bisschen gestört. Mir kommt, wie gesagt, etwas konstruiert vor, das jetzt auf die G8 zu beziehen. Das andere Argument stimmt ja, nämlich zu sagen, das falsche Bewusstsein, nämlich das der abhängig Beschäftigten hier, es gibt keine Alternative zu der Abhängigkeit. Ich bin darauf angewiesen, gerade im globalen Wettbewerb, das ist ja die Wucht der Globalisierung-Ideologie, also dieses Bewusstseins von mein Arbeitsplatz hängt davon ab, dass die Telekom auch weltweit konkurrenzfähig ist. Andererseits merkt man, dass die soll weltweit Konkurrenzfähigkeit, will weltweit konkurrenzfähig sein, heißt für einen selbst, man muss an Lohn verzichten und an Leistung mehr bringen. Jetzt haben in dem Fall sich die Beschäftigten mal aufgemacht und haben gesagt, das lassen sie sich nicht bieten. In 50 oder 100 anderen Fällen hat es ihnen eingeleuchtet und sie haben nicht gesagt, wenn diese Bedingungen für euch zu teuer sind, also unsere Löhne, und ihr damit droht, ihr geht ins Ausland, dann haut doch ab, wir können auch den Laden selbst machen. Das sagt ja keiner, sondern jeder sagt umgekehrt, oje, wenn sie abgehen, ist mein Arbeitsplatz weg. Und das ist ja auch erstmal hier so. Das ist eigentlich die Realität. Und das andere stimmt natürlich. Ja, wenn diese Abhängigkeit aufgekündigt wird, das ist ja der ganze Kernpunkt der Sache, dann wäre es in der Tat mit der Macht dieser G8 rum. Aber wie gesagt, das ist hier schnell gesagt. Der Punkt ist ja der, dass man braucht das Bewusstsein dafür. Also wenn jetzt der Einwand oder die Nachfrage darauf ging, jetzt zu sagen, das war quasi nochmal eine Bestätigung, auf der Arbeit beruht der ganze Reichtum. Auf der Lohnarbeit beruht der ganze kapitalistische Reichtum dieser Nation. Dann wäre natürlich die Aufkündigung dieser Arbeit, ist die Infragestellung. Wenn es dafür das Beispiel sein sollte, dann kann man das so sagen. Ich merke, es bröckelt ab. Also was gibt es noch für Fragen? Sonst würde ich, oder Einwände oder Kritikbedarf, vielleicht lassen wir es dann auch dabei. Dann würde ich, ja? Ja, mit dem Bessermachen, das ist eine schwierige Frage, merken Sie, weil an dem, also vielleicht ist es jetzt nur so rausgerutscht, aber ich würde sagen, an dem System kann ich eh nichts besser machen. Also, das, wie, da kann man nichts besser machen. Nee. Dann machen wir auch nichts. Nein, ich will ja darauf hinaus, das ist doch die eine Perspektive, zu sagen, das ist ja das übrigens, alle Welt verbessert seit 150 Jahren den Kapitalismus. Ja? Also die Merkel, der Bush, die verbessern ihn ja auch dauernd, eben in ihre Richtung, dass es noch effektiver wird. Dann, ja, das sage ich doch gerade. Das sage ich. Aus mancher Sicht sind es lauter Fortschritte. Also Moment, aus der Sicht, das muss man doch auch mal zur Kenntnis nehmen, diesen Siegeszug, also das ist doch ein Siegeszug des kapitalistischen Systems, den wir gerade beiwohnen. Ja, Moment, Sie können ja sagen, die Wirkungen, die zerstörerischen, mit dem Reichtum, der wächst auch die Armut. Ja, das sehen wir zurzeit. Mit dem Reichtum mit dem wachsenden Reichtum wächst auch die globale Zerstörung der Natur. Ja, das ist so. Das passiert tatsächlich. Aber andererseits, jetzt mit der Verbesserung, das war ja der Punkt auf den ich hinweisen wollte, die verbessern doch dauernd. Ja, alle möglichen. Also das ist ja das, es gab mal eine Phase, da wird sozial eingehegt, dann kommen vielleicht auch irgendwelche Klimadinger zustande, aus ganz anderen Gesichtspunkten, darauf habe ich hingewiesen und so weiter. Also deswegen Vorsicht mit dem sagen, was würde ich besser machen? Also erstens bin ich ja eh nicht in der Lage, was besser zu machen. Ich habe ja gar nicht zurzeit die Macht, sondern ich kann erstmal nur reden, was ich kritisiere. Darin steckt, das war immer der Hinweis, also doch eh immer die Alternative drin. Der Ausgangspunkt ist ja der, man stört sich am Hunger, am Elend, an der Umweltzerstörung und sonst was. Jetzt geht es doch darum, ja, das will ich weghaben, sonst würde ich ja eh hier nicht reden. Genau, ich meine, das gehört weg. Jetzt geht ja die Frage, wie kommt's weg? Ja, dann sage ich immer ganz simpel, ja, dann müssen die Prinzipien, die ökonomischen Prinzipien ausgehebelt werden, die dafür stehen. Dann darf halt nicht mehr wegen des Profits produziert werden. Dann darf nicht mehr die Maßeinheit für eine Produktion, wann ist sie erfolgreich sein, wenn schwarze Zahlen dastehen, sondern dann gehört dazu, dass lauter nützliches Zeugs produziert wird und dass zum Beispiel auch der Dreck, der dabei anfällt, nicht in die Luft geblasen wird. Wenn ich das haben will, das ganz Simple, dann muss ich halt ein ganzes System aushebeln, weil ohne das ist es nicht zu haben. Das ist der ganze System. Wie bitte? Ja, aber das ist ja, nehmen wir das mal wieder ernst. Das ist das, am Einzelnen liegt es als Konsumenten. Andere Produkte kaufen. Das ist absurd. Weil sie als Konsument überhaupt nicht die, erstens in vielen Fällen überhaupt nicht die Freiheit haben. Nein, das ist doch so, wer kommandiert denn die Produktion, die Unternehmen? Sie können doch gar nicht sagen, ich verzichte auf das und damit auf alles Mögliche. So, verzichten Sie mal auf alles, dann sind Sie ja morgen nicht mehr da. Ich wünsche mir Informationen über das, was ich konsumiere, und ich muss einfach schalten, dass ich vieles konsumiere. Ja, und dann können Sie vielleicht sagen, kleide mich nicht mit T-Shirts, die in Sweatshops produziert wurden. Das können Sie vielleicht sagen, weil Sie das Geld haben. Was sagen alle die, die das Geld nicht haben dafür und trotzdem ein T-Shirt brauchen? Ja. Merken Sie nicht, dass die Armut da die Basis dafür ist? Aber einen gesunden Konsum, sozusagen, wenn ich in der Gesellschaft lebe, wo ich durch meinen Konsum sozusagen Ungerechtigkeit und Gewalt fördere, dann ist es für mich eine krasse, ungerechte Gesellschaft. Und das ist für mich der Zustand, in dem wir leben. Also, gut. Ja, und da sage ich ja, bei dem konkreten Vorschlag, das war jetzt mal ein Hinweis. Ich glaube, das wäre ein ganz eigenes Thema. Übrigens vielleicht als Hinweis, es gibt einen, also in dieser Reihe, wo dann auch manchmal mein Vortrag drin steht oder sowas, kann man sich aus dem Netz einen Vortrag runterladen. Das steht unter agudis.de oder so. Da gibt es einen Vortrag, der heißt Produktion und Konsum. Und das können wir jetzt hier und will ich auch gar nicht im Einzelnen noch aushandeln oder ausdiskutieren. Aber da wird mal nachgewiesen, welche Rolle spielt der Konsum in dieser Gesellschaft und wie ist der Konsum ein Mittel der Plusmacherei hier. Und deswegen der Konsument als Hebel, quasi durch bewusstes Konsumieren könnte ich den Kapitalismus aushebeln. Das haut vorne und hinten nicht hin. Wirklich nicht. Und das kann. Nein, das merken. Erklären Sie, Sie müssen es doch. Gut, Sie nehmen wir es mal so. Sie entscheiden sich viel. Ihrer Aussage entnehme ich, mache mal noch kurz 5 Minuten dazu. Ihre Aussage entnehme ich, Sie sagen zum Beispiel, dieses System kann ich zumindest mal ein Stück weit darüber relativieren, ich kaufe nicht bei Aldi, sondern irgendwo anders, weil Aldi ist einer, der beutet und so sein. Okay. So, Sie entscheiden sich dafür. Wo kauft einer, der 1200 Euro verdient? Der kann sich nicht erlauben, das teurere Biozeugs zu kaufen. Das ist doch die Kritik daran wieder. Das sind Verhältnisse, wo tatsächlich schon, was einer essen kann, ob das gesundheitsförderlicher ist oder weniger, ist eine Frage des Einkommens. Ja, als einer, der über ein besseres Einkommen verfügt, kann ich mich dann hinstellen und kann sagen, ich kaufe nicht bei Aldi. Anstatt zu sagen, was sind das für Verhältnisse, wo Millionen Menschen bei Aldi gezwungen sind zu kaufen. Das ist dann die Kritik. Also, und das andere ist doch auch so, ja, Sie können sich entscheiden, Sie kaufen nicht dabei. Ja, das juckt Aldi und sein Geschäft überhaupt nicht, weil es weiß, seine Konsumenten ist die Armut, die beschränkte Zahlungsfähigkeit, damit wird das Geschäft gemacht. Und dann hebele ich nicht diese Verhältnisse dadurch aus, dass ich als Konsument mich entscheide, da nicht zu kaufen. Das taugt am Ende nur zu dem guten, trügerischen Selbstbewusstsein. Ich bin nicht Teil davon, weil ich konsumiere bewusst. Das taugt nichts. Das hilft nichts. Ja, das ist das. Ja. Ja. Also das mag ja ehrenwert sein für einen selbst, aber das, da muss man auch sehen, das geht nicht, das hilft nichts mit dem Anspruch. Ja, und da, wenn es um die Gesellschaft als Ganze geht, wie sie konsumiert, dann müssen sie halt kritisieren, welche Rolle der Konsum da spielt. Dass der nämlich beschränkt ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung darauf angewiesen ist, scheiß Lebensmittel zu essen, das ist dann der Skandal. Ja, eben. Aber es geht doch jetzt darum, nicht einfach, wir können uns jetzt immer vorhalten und sagen, scheiße, oder wer ist der Radikalere in der Brandmarkung der Übel? Das war ja mein Hinweis. das Ganze, ob Kritik was taugt, nochmal so rumgesagt, das entscheidet sich darauf, auf was führe ich die Sache zurück? Wo liegen die Notwendigkeiten dafür? Weil das entscheidet, ob ich sie aus der Welt schaffe, wenn wir uns da einig sind, man will das nicht haben. Und da unterscheiden wir uns vielleicht als fundamental, weil Sie sagen, ein Ansatzpunkt ist, der Einzelne muss selbst tätig werden, zum Beispiel als Konsument, wo ich sage, erstens, man soll das erklären in seiner Notwendigkeit und dann, wenn, das ist jetzt nur postuliert, das ist ja jetzt nicht durchgeführt, wenn es systemnotwendig ist, dann ist halt Systemkritik angesagt. Und der, und wie die geht und auf was sie sich berufen kann, da habe ich vorhin schon ein bisschen was gesagt. Aber lassen wir es einfach mal stehen. Wie heißt es immer, viele Fragen ungelöst und so am Ende und der Vorhang noch offen oder so. Gut, also vielleicht doch eins wollte ich, auf eines wollte ich noch hinweisen einfach. Wenn jemand sich dafür interessiert, das, was vielleicht relativ kurz nur angedeutet wurde, beim Durchgang durch die Themen, nämlich, was sind diese Notwendigkeiten des Weltmarktes, was ist der Weltmarkt, worum geht es dabei und wie hängt das eigentlich mit der Weltordnung, mit der Weltmacht, mit den Kriegen zusammen? Da will ich noch mal einfach darauf hinweisen, dass in der Ausgabe vor zwei Nummern der Zeitschrift Gegenstandpunkt eine sehr ausführliche Darstellung war, quasi ein Buch im Buch, dass diese Thematik der Notwendigkeit des Zusammenhangs von Weltmarkt und Weltmacht, von Weltfriedensordnung und Krieg, von ökonomischen Prinzipien, die im Weltmarkt regieren und Weltmacht und Weltordnung, wo das ganz prinzipiell aufgeschrieben ist. Und wenn man jetzt hier vermisst hat und sagt, vielleicht unter dem Schlagwort Kapitalismuskritik kann man sich so wenig vorstellen, das, was sie ist, nämlich die Erklärung des Kapitalismus und darin die Kritik, das meine ich, ist in dieser Zeitschrift sehr ausführlich und gelungen dargestellt. Also das vielleicht, das ist einfach, das heißt Weltmarkt und Weltmacht, das ist an diesem Tisch da erhältlich, in dieser, ich glaube, das war die Nummer 3 2006 dieser Zeitschrift, Gegenstandpunkt. Also auf das wollte ich nochmal hinweisen. Ich habe einen Punkt drauf. Peter Decker, der da geschrieben hat, hat dazu sozusagen als Einführung oder Ergänzung oder Kommentierung auch einen Vortrag gehalten, der, ich weiß nicht, ob er auch ist. Ja, ja.